Wenn ich Valeri wäre, dann wäre ich sowas von beleidigt. Ich würde ihm sowas von den Kopf abreißen für diese Synchro. Aber als unbeteiligter Zuschauer kann ich Spaß haben. Nach der Deutschen habe ich dann in die Englische geguckt und habe dann festgestellt, oh, ich verstehe plötzlich das, ich verstehe plötzlich das. Und ich habe plötzlich einen Western vor mir. Ja. Liebes Publikum, wenn ich euch jetzt sage, dass wir heute über den großen Klassiker Il mio nome è nessuno von Tonino Valeri in der Hauptrolle Mario Matteo Girotti reden, dann habt ihr keine Ahnung, welchen Film ich meine. Das ist gemein. Jetzt sind die meisten schon so verwirrt, dass sie wieder abschalten, weil sie denken, oh, falscher Film. Problem ist allerdings, wir sind ein Podcast, das heißt, ihr habt den Titel gelesen und den angeklickt. Und weil wir so clickbaity sind, wird in diesem Titel stehen, My Name is Nobody, beziehungsweise wahrscheinlich Mein Name ist Nobody, mit Terence Hill. Yes, und Henry Fonda, den, gut, die meisten heutzutage vielleicht nicht mehr so kennen, aber er war mal ein riesiger Star. Er war ein riesiger Westernheld und er wird hier in diesem Film im wahrsten Sinne des Wortes zu Grabe getragen. Ja, und besungen. Und besungen. Er hat eigentlich seine große Abschiedsvorstellung. Ja, wir reden über My Name, ach, ich sag immer den englischen Titel dabei, also entweder den italienischen oder den deutschen, weil alle unsere Zuhörenden kennen ihn unter dem deutschen Titel. Mein Name ist Nobody war ein riesiger Erfolg in Deutschland. Oh mein Gott, war das ein riesiger Erfolg. Im Gegensatz zu Amerika, wo die Italo-Western teilweise, also in den 60ern auch schon erfolgreich waren, aber dann ab einem gewissen Punkt auch ziemlich gefloppt sind. Ja. Und wo vor allem die Terence Hill und Bud Spencer Filme nie so richtig Anklang gefunden haben. Hm. Die waren einfach internationale Hits, allen voran Deutschland und Italien. Und Italien, ja, ja. Also der war der drittgrößte Film in diesem Jahr, ne? Ja. In Italien. Das Herkunftsland, irgendwie auch logisch. Aber ja, in Deutschland eben auch riesige Hits und jeder, der zu unserer Generation gehört und wahrscheinlich auch eine Generation früher und eine Generation später, wird den einen oder anderen Bud Spencer und Terence Hill Film gesehen haben. Und wir hatten auch tatsächlich schon mal öfter drüber geredet, zumindest so off-record, dass wir irgendwie mal Bud Spencer und Terence Hill machen wollen, weil wir beide damit groß geworden sind. Jetzt kam aber ein Publikumswunsch rein. Genau, wir konnten uns gar nicht gegenseitig was in den Kopf schmeißen, wie wir das sonst machen, sondern wir wurden vom Publikum gezwungen, in guter Manier, die wir uns gegenseitig sonst immer geben. Hanji. Hat gesagt, habe euren Podcast entdeckt, macht viel Freude, euch zuzuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Hanji, für dieses tolle Feedback. Dann nehmen wir doch auch gerne deinen Filmvorschlag, nämlich Mein Name ist Nobody. Und ich bin sehr gespannt. Eigentlich würde ich gerne antworten oder ins Gespräch kommen oder sowas, weil ich gerne wüsste, aus welcher Warte heraus kommt dieser Vorschlag? Ja, es ist, also wohlgemerkt, wir haben jetzt so 200 Episoden und es ist der zweite Italo-Western, den wir besprechen. Naja, wir sind also nicht die großen Western-Fans oder ich weiß nicht, Western-Experten, sagen wir es so. Der erste Italo-Western, den wir besprochen haben, das war auch ein Publikumsvorschlag. Genau. Johannes, was ist das? Warum werfen uns Leute, die uns gerne hören, Western und dann auch noch Italo-Western zu? Vielleicht haben wir so eine Ausstrahlung. Wir beide. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass zwischen uns so ein Western stattfindet. Egal, was wir besprechen, Plor. Naja, was zu Italo-Western ja dazugehört, ist, dass sie sehr schweigsam sind, die Protagonisten. Und ich finde jetzt, wenn man unseren Podcast hört, nimmt man uns nicht als besonders schweigsam wahr. Ich habe aber trotzdem oft das Gefühl, dass wir in so Ultra-Nahaufnahmen sind. Also, dass deine Augen gegen meine Augen geschnitten und dann so ein böser Blick. Ja, ja, das ist wir schon... Wir haben unsere Filme in der Hand bereit zu ziehen. Ich ziehe mit das siebte Siegel. Oh nein, ich ziehe mit Singing in the Rain. Und wer gewinnt? Singing in the Rain. Auf dem Boden. Genau, aber ich finde es großartig, weil ich kenne mich mit Western echt nicht gut aus. Ja. Das muss ich gleich so dazu sagen. Das ist der große Disclaimer für diese Episode. Mhm. Ich kenne ein paar Italo-Western, aber ich kenne halt wirklich nur die Italo-Western, die man kennt, weil sie von Sergio Leone sind, der hier ja, okay, auch eine Rolle spielt, auf den wir noch zu sprechen kommen. Mhm. Aber ich kenne halt seine Filme. Ich kenne halt Für eine Handvoll Dollar und spiele mir das Lied vom Tod und dann hört es schon langsam auf. Ja, ich habe genau das gleiche Problem und deswegen bin ich umso dankbarer für diesen wahnsinnig guten Vorschlag, was ich nicht beim Lesen des Vorschlags als wirklich wahnsinnig guten Vorschlag identifiziert habe, muss ich sagen. Aber als ich den Film gesehen habe und mich darüber informiert habe, habe ich festgestellt, wow, da sind mehrere Layer, die man gut auspacken kann und darüber reden kann. Ich finde es großartig. Total, es ist super spannend. Ich freue mich auch absolut über diesen Film zu reden. Ich habe den als Kind irgendwie mal gesehen. Also ja, ich hatte auch den so halb im Gedächtnis. Und Terence Hill, der halt einfach schick aussieht und witzig ist. Mhm. Aber ich hatte keine Erinnerung mehr dran. Und es ist ja so eigentlich so eine klassische Western-Handlung. Ja. Und wenn man ihn dann sieht, denkt man, ah ja, okay, diese Tropes und diese Klischees kenne ich. Mhm. Aber sie werden in mehrfacher Hinsicht hier gebrochen, persifliert. Ja. Und ich glaube, wenn man das historisch einordnet, kann man sagen, das ist auch so ein bisschen die Geburt der Western-Parodie, die eine Antwort ist auf das Ende des Italo-Westerns. Ja, sagen wir mal so. jedes Genre, wenn es in der Form parodiert wird, darf gerne zu Grabe getragen werden. Ja. Man hat so das Gefühl, okay, das ist so die Endphase, dass der Dolchstoß kommt kurz vorher und dann das Fallen des toten Körpers fällt genau in dieses Parodie-Genre hinein. Und dann mit einem Lächeln auf dem Gesicht genau. Gehen wir zur Beerdigung. Ja. Und das macht genau dieser Film auf eine ganz tolle Weise. Sowohl im, jetzt kommt's nämlich, wir haben ein kleines Synchronisationsproblem. Ja. Wir wollten ihn im Original gucken. Wir haben ihn beide nicht im Original gefunden. Nicht gefunden. Warum zur Hölle kann man den nicht auf Italienisch irgendwo gucken? Wenn ich ihn irgendwo suche, wird einem das englische Original vorgeschlagen, wo ich denke, what? Moment, Original? Und dann habe ich mir den auf Englisch angeschaut und habe gedacht, ah ja, Henry Fonda wirkt sehr lippensynchron, also wird es wohl das Original sein. Aber nein, natürlich nicht. Das ist ja ein italienischer Western. Ja, Originalsprache ist Italienisch. Ich habe ihn auch nicht auf Italienisch gefunden. Ich habe ihn dann aber auch auf Englisch geguckt und das ist ganz spannend, weil ich glaube, die Unterschiede zwischen der englischen und der deutschen Synchro sind wahrscheinlich ähnlich wie die Unterschiede zwischen der italienischen und deutschen Synchro. Definitiv. Und so im Zweifel würde ich jetzt mal behaupten, wir arbeiten damit einfach. Wir sagen, die englische Version ist das, was im Original auch intendiert war und wir vergleichen das auch so ein bisschen mit dem, was das Deutsche draus macht. Das Deutsche macht nämlich das, was sie viel gemacht haben mit Terence Hill und vor allem mit Bud Spencer und Terence Hill-Filmen. Sie setzen noch eine ganze Schippe drauf aus Karlauerhausen oder wie auch immer man das nennen will. Aus Karlau. Es gibt Karlau. Aus Karlau. Kommt da eine Menge dazu. Es gibt ja, was ja interessant daran ist, ist, dass es eine Koproduktion Italien, Deutschland und Frankreich ist. Ja. Sodass Deutschland durchaus einen großen Anteil daran hat. Terence Hill hat auch Vorfahren in Deutschland. Die Mutter ist eigentlich Deutsche gewesen. Terence Hill kann perfekt Deutsch sprechen. Und Rainer Brandt, der das Synchronbuch für diesen Film gemacht hat, dessen Texte wir im Deutschen hören, steht im Vorspann als Drehbuchautor mit drin. Ja, ist es nicht schräg? Was ich so schräg finde. What the fuck? Also es gibt viel, worüber wir reden müssen in dieser Episode. Das mit der Koproduktion würde ich gleich mal als Anlass nehmen, um ganz kurz was zum Italo-Western zu sagen. Klugscheißen mit Plor. Das war nämlich üblich damals. Es ist, dass Deutschland mitproduziert, das haben wir dass Italien mitproduziert. Wir haben es in 1000 Western aus dieser Zeit. Okay. Die Europäer haben angefangen, in den 60ern Western zu machen. Ja. Und ich empfehle so gerne andere Podcasts, das mache ich auch an dieser Stelle. Ich habe nämlich nochmal als Vorbereitung gehört, es gibt einen Western-Podcast. Wenn wir gerade so gemütlich drauf sind, möchtest du Tee, Plor? Sehr gerne. Bitte. Einen deutschsprachigen Western-Podcast, der heißt Western Unchained. Und die haben eine Doppelfolge gemacht mit zur Geschichte des Westerns. Und es ist eine ganz tolle Episode. Ich habe sie noch nicht ganz gehört. Ich habe jetzt vor allem aus der Zeit gehört, die mich interessiert hat, nämlich die Zeit, in der Italo-Western entstanden ist. Aber Sebastian Gerstel und Jörg Brühmann haben zwei ganz tolle Folgen zur Geschichte des Westerns. Und die machen offensichtlich noch ganz viel anderes zum Wilden Westen, zu Legenden und Klischees und Realität. Und hört da auf jeden Fall rein. Western Unchained. Großartiger Podcast. Und da ich den gehört habe und auch noch ein bisschen weitergelesen habe, kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das mit dem Italo-Western war. Das Ding war einfach, in den 50ern hat der amerikanische Western, war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil nicht mehr viel fürs Kino produziert wurde, Western, sondern fürs Fernsehen. Fernsehen ist groß geworden und das, was Western in den Ende der 50er war, in Amerika, waren die großen Western-Serien, nämlich Bonanza. Aber ich verstehe es nicht. Du hast doch einen Western gedreht, damit der auf Breitbild im Kino läuft. Damals noch nicht. Ja, aber doch, du hast doch auch damals, als du die Western gemacht hast, hast du Weitwinkelobjektive draufgeschraubt, hast wirklich drauf geachtet, dass die ganze Landschaft in seiner ganzen Größe zu sehen ist. Und dann für ein kleines Fernsehbild zu drehen, finde ich sehr seltsam. Damals war halt Fernsehen der heiße Scheiß. Die hatten ja auch wirklich Angst, dass das Kino stirbt wegen Fernsehen. Es sah zu der Zeit so ein bisschen danach aus, als würde Fernsehen einfach Kino ablösen, als wäre das Ende der großen Lichtspielhäuser. Es gab so viele Proteste. Auf jeden Fall, die Amerikaner haben Western fürs Fernsehen gedreht und in Amerika sind Western in den Kinos auch tatsächlich gefloppt. Einer der großen Filme, der damals gefloppt ist, war Die glorreichen Sieben aus dem Jahr 1960. Wieso ist der gefloppt? Der war zu düster und zu brutal. Krass. Ja, wir kommen jetzt nämlich gleich den Sprung zum Italo-Western. Ja. Das Ding ist, die Europäer haben ihre Western geliebt. Die Deutschen, die Italiener, die Franzosen, die haben alle unglaublich gerne Western geguckt, Made in USA. Ja. Plötzlich gab es die nicht mehr. Dann haben sie gesagt, okay, wir müssen unsere eigenen Western machen. Und daraus sind so diese zwei großen Schulen eigentlich entstanden. Mhm. Und zwar zum einen der deutsche Karl-May-Film anderen der Italo-Western. Ja. Und die Europäer hatten halt nicht die Budgets wie Amerika. aber hatten natürlich dieselben Ambitionen. Wenn du einen großen Western drehst, willst du coole Stunts haben, willst du tolle Action, willst du schöne Bilder. Du hast gesagt Breitband, du willst die große Prärie sehen und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass sie zum einen in Kroatien, Spanien und so weiter gedreht haben, wo es am amerikanischsten aussieht. Ja. Und zum anderen mit dem Ergebnis, dass sie immer zusammengearbeitet haben. Für eine Handvoll Dollar. Der große Sergio Leone Western ist eine Koproduktion aus Italien, Spanien, Deutschland. Die ganzen Karl-May-Filme, alle Koproduktionen. Deutschland hängt drin, Frankreich, also Deutschland natürlich so federführend, Frankreich, Italien und so weiter. Also sind das die Ursprünge von Fangeschichten? So Fanboys, die sagen, ich will die Geschichte weiter. Ja, so ein bisschen, okay. Aber auch ich will sie anders erzählen. Ne? Also die Karl-May-Western sind ja vom Pathos und so noch sehr stark orientiert an diesen amerikanischen Klischees. Aber die Italo-Western räumen dann ja sehr damit auf und orientieren sich eben vor allem an diesem Film, an den glorreichen Sieben. Okay. Und diese Italo-Western sind Anfang der 60er Jahre entstanden und der größte Name ist dann natürlich Sergio Leone. Mhm. Und das ist auch der einzige Name, den ich wirklich kenne. Für eine Handvoll Dollar aus dem Jahr 1964 und dann in loser Folge verschiedene Filme, die Fortsetzungen für ein paar Dollar mehr. Der dritte Teil, zwei glorreiche Halunken, der Good, Bad and the Ugly, der glaube ich so mit sein bekanntester Film ist, neben Spiel mir das Lied vom Tod, sein großes Epos. Ja. Aber neben diesen großen Sergio Leone-Filmen, die dann auch in Amerika Anklang gefunden haben, gab es eben zahllose B-Movies, diese ganzen Django-Filme, diese ganzen Filme, die irgendwie Abwandlungen sind vom Titel Für eine Handvoll Dollar, die dann sowas haben wie Für eine Handvoll Blei und so weiter. unzählige Filme und das war auch so der Moment, so ein bisschen der Selbstkannibalisierung von dem Italo-Western. Ja. Also der Italo-Western hat einfach unfassbar viel produziert, fast nur in Europa. Also auch Sergio Leone hat ganz viel in Europa gedreht. Mhm. Und irgendwann gab es dann so einen Übertrost. Die sind teilweise in den USA gut angekommen, auch weil sie sich immer darum bemüht haben, amerikanische Darsteller zu finden. Mhm. Jeder Italo-Western hat amerikanische Darsteller. Und Fun Fact, auch aus dem Western-Podcast, wirklich Leute, hört da rein. Clint Eastwood ist ja bekannt geworden als der schweigsame, einsame Kerl, der in die Stadt kommt und niemand weiß, was er will, weil er so wenig redet. Der redet so wenig, weil er kein Wort Italienisch kann. Der hat sein Original, im Original Für eine Handvoll Dollar, der natürlich italienisch ist, hat er seinen Text auf Englisch gesprochen. Mm. Dann haben die den so knapp wie möglich gehalten. Oh Mann. Dass er irgendwie klarkommt. Ich finde das ein super Funfact. Das ist total süß, weil das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was der Filmemacher vielleicht ursprünglich mal wollte, aber dann so ikonisch geworden ist und zu dem Ding, was die Filme ausmacht, der schweigsame Held. Wie krass. Und das ist ganz wichtig für die Italo-Western, dass halt immer, also zumindest in den Großen, dass halt immer zumindest ein Amerikaner irgendwie reinkommt. Die Deutschen haben es genauso gemacht. Karl May, Lex Barker. Mhm. In den Karl-May-Film spielt Lex Barker den Odd Shatterhand und diverse andere Rollen. Es war gut, einen Amerikaner drin zu haben. Mhm. Und Henry Fonda haben sie eine ganze Zeit lang nicht gekriegt. Den wollte Sergio Leone eigentlich haben, weil der war ein Westernheld seit den 50ern. Der war ein großer Western-Darsteller. Hat da schon zum alten Eisen gehört. Und dann haben die Amerikaner aber auch wieder angefangen, Western zu produzieren, weil sie natürlich Angst hatten, dass ihnen ihr Genre weggenommen wird. Ja. Das heißt, die 60er waren irgendwie so eine große Blütezeit des Genres, wo viele neue Western rauskamen und wo vor allem altgediente Westernhelden wie John Wayne und Henry Fonda, die mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten, ihre Spätwerke gedreht haben, die dann auch so ein bisschen grimmiger waren, ein bisschen düsterer und so ein bisschen mehr schon Abgesang auf das Genre. Also wir haben diesen seltsamen Moment, dass es unglaublich viele Western gibt, Ende der 60er, Anfang der 70er und das Genre gleichzeitig aber irgendwie stirbt und alle sagen, das Genre ist tot. Was ist das? Das ist ein riesiger Wulst an Filmen und man muss ewig suchen, bis man die zwei, drei wirklich guten Filme herauspicken kann. Ja. Und in diese Zeit fällt dann auch ein, ja, man kann es nicht anders sagen, ein Italo-Western-Spätwerk, das so ein bisschen den Übergang kennzeichnet von den ernsten, dreckigen Italo-Western wie Für eine Handvoll Dollar hin zu dem letzten, was dann übrig war am Schluss, nämlich den albernen Western-Komödien mit Bud Spencer und Terence Hill. Du hast jetzt gar nicht, und das kommt ja im Film durchaus so ein bisschen angeteasert mit vor, Peckinpah angeteasert und The Wild Bunch. Der gehört zu den großen Amerikanern, die inspiriert waren von den Italienern. Ja, genau. Die dann Ende der 60er ziemlich brutale, düstere Western gemacht haben. Mhm. The Wild Bunch hatte den Ruf, einer der brutalsten Filme der damaligen Zeit zu sein. Unglaublich. Ich habe ihn nicht gesehen, aber der Ruf eilt ihm voraus. New Hollywood. Muss ein sehr guter Film sein. War erfolgreich. und wird ja nicht umsonst hier auch irgendwie zitiert mit der wilden Horde, die dort auftaucht. Wild Bunch im Englischen. Wild Bunch im Englischen. Und Sam Peckinpah wird auch, sein Grab wird gezeigt. Ja, das finde ich total geil, dass das Grab von Peckinpah da einfach mal auftaucht in dieser Szene, wo die Ureinwohner da trauern auf ihrem Sergio Friedhof. Leone wollte mit Peckinpah zusammenarbeiten im Frühjahr. Okay. Und der wollte nicht. Der hat gesagt, mit so einem italienischen B-Regisseur will ich nichts zu tun haben. Oh, ist das ungefähr. Wahrscheinlich hat er das nicht so wörtlich gesagt, aber genau. Okay. Sergio Leone fand Peckinpah total cool und Peckinpah war aber offensichtlich nicht so von Sergio Leone begeistert. Okay, ist das vielleicht eine Dynamik, die wir in diesem Film auch wieder sehen? Ja, ich glaube schon. Wir haben Sergio Leone in diesem Film, der Sergio Leone präsentiert. Es ist die Idee ist von ihm und offensichtlich auch ein bisschen Regiearbeit ist von ihm. Ja, aber wir wissen ja nicht, wie viel. Wir können das mal auseinandernehmen, aber ich glaube, wir werden kein Urteil darüber fällen können, was er alles gedreht und was er dem eigentlichen Regisseur überlassen hat. Antonino Valeri, der auch nicht so begeistert war von Sergio Leone. Also Sergio Leone offensichtlich grundsätzlich anstrengend. Ja, und Tonino Valeri wurde ja gewarnt von seinen Freunden. Lass Sergio Leone nicht eine einzige Szene drehen, sonst nimmt er das ganze Ding an sich und veröffentlicht es, als wäre er der Regisseur gewesen. Das so konkret ist die Warnung gewesen. Ja. Was ich ja wirklich geil finde, wir kennen Sergio Leone. Du hast ja auch ein bisschen was von Sergio Leone gesehen. Ja, bestimmt. Ich weiß es aber alles nicht genau, muss ich sagen. Ich finde, man guckt diesen Film und weiß einfach nur, Sergio Leone hängt da auch mit drin, hat da offensichtlich auch ein bisschen Regie geführt, sieht diesen Film, denkt, ah ja, okay, ganz klar, ich weiß, was von Sergio Leone ist. Ja. Weil ich weiß, wie ich spiele mir das Lied vom Tod ist. Ich weiß, dass der auf diesen düsteren, dreckigen Pathos steht. Aber das stimmt gar nicht. Nein, Sergio Leone hat die albernsten Szenen des Films gedreht. Das ist das Krasse daran. Aber woran ich es erkennen würde, glaube ich, jetzt wird's absurd. Ich glaube, an der Schauspielleistung von Terence Hill kann ich es erkennen. Okay. Das, willst du es jetzt schon mal ausbreiten und wir merken uns für später? Also ich kann dir jetzt nicht alle Szenen nennen, aber eine der wichtigsten Szenen, glaube ich, in denen Terence Hill nicht rausholen kann, was er eigentlich kann, ist die Szene in der Bar. Und die Barszene ist angeblich für Sergio Leone gedreht worden. Und in der Barszene, finde ich, macht er so viel Klamauk ohne Unterbau. Seine Grimasse, also es gibt so viele Szenen in diesem Film, wo er irgendwelche Grimassen zieht. Die haben alle einen Unterbau. Die haben alle eine Grundlage in der Motivation, warum er diese Grimassen zieht. Und hier spüre ich kein einziges Gefühl von Terence Hill. Der macht einfach nur mechanisch das, was der Regisseur gesagt hat. Interessant. Und Sergio Leone war offensichtlich, wenn man seinen Zeitgenossen glaubt, war das so ein Perfektionist, der alles im Griff haben wollte und der nicht unbedingt so ein Fan davon war, wenn seine Schauspieler zu viel improvisieren. Ja. Würde deinen Punkt unterstreichen, dass Terence Hill in dem Moment einfach nichts machen konnte, nichts machen durfte. Ja, und dann einfach gesagt hat, okay, ich mache jetzt, was du willst, aber ich habe da keine Grundlage für, weil ich das anders vorbereitet habe, zum Beispiel. Das kenne ich als Schauspieler halt auch, ne? Ja. Yeah. Oh, das ist hart, oder? Dann kommst du ans Set und hast was vorbereitet und der Regisseur sagt, nee, ich will es ganz anders. Und dann aber auch auf eine Art und Weise, die sagt, naja, lehn dich mal ein Stückchen weiter nach links oder lehn dich mal ein Stückchen weiter nach rechts oder hier mal den Mundwinkel weiter hoch oder sowas, wo du denkst, das hat mit Schauspielführung nichts zu tun. Dann kannst du auch Knetfiguren in der Gegend rumschieben. Ja. Aber solche Regisseure gibt es halt auch, die einfach den Schauspieler als Knetfigur annehmen. Ich glaube, es gibt auch welche, die das gut machen. Also ich würde es nicht generell für einen Schauspieler ist es natürlich ätzend. Das ist klar. Wenn du Schauspieler bist, sagst du, ey, mein Job ist auch ein kreativer Job. Ja. Ich bin keine Marionette. Kann ich total nachvollziehen. Was ich total in Ordnung finde, ist, wenn du ans Set kommst, du was anderes vorbereitet hast und der Regisseur sagt, komm, lass uns mal noch über die Figur reden und über die Szene reden, ob deine Motivation, die du dir überlegt hast, tatsächlich gut in den Film passt. Lass uns mal, weil ich will eigentlich auf was anderes hinaus und das hast du vielleicht nicht im Drehbuch gelesen. Das ist vollkommen in Ordnung. Man muss auch komplett sich einmal drehen können, aber nicht so knetfigurenmäßig. Das ist halt vielleicht die Frage, wie sich Regisseure selbst wahrnehmen. Ob sie sich als so klassischen Komponisten sehen und sagen, oder noch besser klassischen Dirigenten und sagen, ich sehe da und ich lenke das Orchester. Ja, ja. Oder ob sie ein bisschen mehr Jazz sind und sagen, spiel mal ein bisschen frei und wir gucken, dass wir den Flow finden und dann zusammen funktionieren. Tonino Valeri selbst hat gesagt, dass Sergio Leone diese Saloon-Szene gedreht hat, die du gerade erwähnt hast. Mhm. Und das ist wohl das, worauf sich alle einigen können, dass er da einen großen Part hatte. Genau. Also das können wir wohl glauben. Ich glaube, er war krank. Valeri hatte eine Ohrenentzündung. Ah. Da war er eigentlich krank und dann hat Sergio Leone übernommen. Dann zumindest den Anfang von diesem Rummel. Ja. Das und könnte sein, aber auch da fangen wir schon an, in die Gerüchte hinein. Sind wir in die Gerüchte, aber da, Valeri, also der, würde ich mal sagen, vielleicht ein bisschen schon eher eine zuverlässige Quelle ist. Ja, vielleicht, okay. Diese Szene, wo er diesem armen Lokomotivführer gegenübersteht, der nicht pinkeln kann. Und oh Gott, ja, stimmt, genau. Und es sind so Urängste, die ich da habe, die da rauskommen. Ja. Ich kann nämlich nicht, Achtung, jetzt kommen wir zu unserem Psychotherapie-Podcast. Ja. Hilf mir bitte, Johannes. Ja. Ich kann nicht pinkeln, wenn andere dabei sind. Ich kann kein öffentliches Urinal besuchen, wenn jemand anderes im Raum ist. Wie ist das denn, Plor? Wie ist deine Beziehung zu deinem Vater? Die Angst geht so weit, dass wenn ich in einer Bar bin oder in einem Restaurant, wo viele Leute sind und ich gehe in das Klo rein und es ist komplett leer, dann gehe ich trotzdem in die Kabine, weil ich denke, es könnte, während ich da stehe, jemand kommen und ich könnte blockieren. Ich könnte es voll nachvollziehen. Ich habe irgendwann, als ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, als ich erwachsen wurde, also vorgestern, habe ich das irgendwie geschafft, darüber hinwegzukommen. Aber es ist, wenn schon Leute dastehen, gehe ich auch lieber hinter die Tür. Aber diese Szene, ich weiß nicht, wie du sie beurteilst, aber mich hat sie gequält. Ja. Also nicht nur der Fakt, dass er gewinnt einen Staring Contest auf eine absurde Art und Weise. Aber dieser Staring Contest ist so lang und so seltsam an der Stelle und ich verstehe nicht, was das in diesem Film soll. Wir kommen auf jeden Fall nochmal da drauf zu sprechen. Ja, okay. Ich glaube, vielleicht bevor wir zu Terence Hill kommen und nochmal so in dem ganzen... Dem Ganzen widmet. Mhm. Sollten wir einmal kurz sagen, worum es in dem Film geht? Das wäre schon ganz gut, ja. Weil wir sind schon 10 Minuten in der Episode. Wir sind schon fast 20 Minuten. Wir haben uns vorgenommen, eigentlich immer ganz am Anfang zu sagen, worum es in dem Film geht. Deshalb einmal ganz schnell. Der Film handelt von einem alten Revolverhelden, nämlich Jack Beauregard, der sich eigentlich zur Ruhe setzen will. Und zwar in Europa. Der raus will aus dem Westen. Obwohl er noch ganz viele offene Rechnungen hat. Unter anderem mit The Wild Bunch. Naja, nicht obwohl, sondern weil wahrscheinlich. Auch weil, naja, ich habe nicht das Gefühl, dass er Angst davor hat, sondern hat einfach keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Naja, und da, wo er jetzt ist, kennt ihn jeder und da kriegt er keine Ruhe. Das stimmt. Der Film beginnt damit, dass es einen Mordanschlag auf ihn gibt. Ja. Auf jeden Fall will er sich eigentlich zur Ruhe setzen, stößt dann aber auf einen Fanboy von ihm, man kann es nicht anders sagen, oder einen Stalker namens Nobody, der keinen Namen kriegt, gespielt von Terence Hill. Und dieser Nobody ist der festen Überzeugung, Jack Beauregard braucht einen guten Abgang. Das heißt, er muss sich noch einmal in einem richtig großen Duell stellen, nämlich diesen Wild Bunch, die 150 sind, aber so Beauregard stark wie 1000. So stark wie 1000. Mhm. Und Nobody hat offensichtlich ein Lexikon, wo er gesammelt hat, was dieser Jack Beauregard alles geschafft hat, was für tolle Duelle der hatte. Und er sagt, ey, du musst noch ein letztes Ding musst du noch drehen und ich werde dir dabei helfen. Mit dem Ergebnis, dass er ihn stalkt und ihm voll auf die Nerven geht, ständig dran ist und auch immer so kurz auf der Kippe vom Protagonisten zum Antagonisten. Man weiß nicht, wie viel Böses der im Schilde führt. Halt abgesehen davon, dass er sauscharmant ist. Das macht so ein bisschen wett, dass er echt ein nerviger Sack ist. Ja. Naja, auf jeden Fall verfolgt er ihn. Und dreht auch noch so ein bisschen seine eigenen Dinger. Und die beiden bilden dann irgendwie so ein ganz merkwürdiges Duo, wirklich so ein Odd Couple des Wilden Westens, wo sie irgendwie zusammenarbeiten, obwohl Jack eigentlich nur raus will. Ja. Aber sie kämpfen zusammen dann gegen die bösen Buben. Und Jack will aber trotzdem raus. Aber Nobody dreht es so, dass er schließlich einen Zug stiehlt. Und Jack, der eigentlich jetzt zum Schiff will, weg will, quasi auflauert mit dem Zug. Und im Hintergrund kommen die Wild Bunch und Nobody sagt so, jetzt ist dein großer Auftritt, ich halte mich zurück. Ich bin hier nur der Beobachter. Und Jack Beauregard kriegt seinen großen Moment, wo er ein letztes Mal gegen die Wild Bunch kämpft und auch gewinnt. Du hast jetzt die englische Version zusammengefasst. Oh, jetzt kommt die deutsche Version von Johannes. In der deutschen Version geht es um einen alten Westernhelden, einen Stalker, soweit richtig. Aber ansonsten wissen wir nicht, worum es geht. Wir wissen nur, dass Terence Hill einen Haufen lustige Sprüche drauf hat und Bauchredner ist, weil deine Lippen sich nicht bewegen, während er irgendwas sagt, was ihm Rainer Brandt noch in den Mund gelegt hat. Das ist die deutsche Zusammenfassung. In der deutschen Version hat Terence Hill deutlich mehr Sprechanteil und vor allem deutlich mehr humoristischen Sprechanteil. Versteht uns nicht falsch, der Film ist als Western-Komödie angelegt. Mhm. Auch die englische Version und damit wahrscheinlich auch die Originalversion hat ihre komödiantischen Momente. Ja. Es ist ja auch nicht nur Sprachwitz, der diesen Film witzig macht, sondern auch diese ganze Saloon-Szene. Ja, genau. Es gibt witzige Ohrfeigen. Das, was wir später bei Bud Spencer und Terence Hill und vorher auch schon viel sehen werden, sehen wir auch in diesem Film. Aber es ist halt trotzdem, es ist ein Stück ernster, ein Stück grimmiger und vor allem auch ein Stück melancholischer im Original. Vor allem melancholischer, das finde ich auch. Und Wir müssen am Ende auf jeden Fall festlegen, welche Version uns besser gefällt. Weil ich habe wirklich beide Versionen hintereinander gesehen. Ich habe mir die deutsche angemacht und danach direkt die englische geguckt. Perfekt. Ich habe zuerst die englische geguckt und dann die deutsche. Oh mein Gott. Und ich bin auch ganz froh, dass ich die englische geguckt habe, weil wie du schon sagst, in der deutschen geht teilweise so ein bisschen verloren. Ich habe nichts verstanden. Was das überhaupt für ein Plot ist. Ich habe keine Ahnung, was da passiert nach dem ersten. Es ist vollkommen egal. Ja. Also es gibt diesen absurden Plot im Hintergrund einer Goldwäsche quasi. Ja, genau. Die The Wild Bunch machen natürlich ihre kriminellen Aktionen, wo sie Gold kriegen. Mhm. Und sie arbeiten da mit einem korrupten Minenbesitzer zusammen, Sullivan, der eigentlich so der Hauptbösewicht ist. Ja. Und dieser Sullivan wäscht ihr Gold in dem Sinne, dass er eine wertlose Mine als großes Goldparadies verkauft und sagt, ja, das ganze Gold kommt aus der Mine, aber in Wirklichkeit kommt es von The Wild Bunch und wird so ganz klassisch gewaschen. Mhm. Aber das habe ich nicht verstanden im Deutschen. Es ist auch im Deutschen überhaupt nicht zu verstehen. Das ist krass, oder? Es ist aber auch vollkommen egal. Im Englischen ist es zu verstehen, ja. Aber auch im Englischen ist es so, dass du das siehst und denkst, okay, es ist eigentlich komplett egal. Dieser Sullivan kriegt ja auch, wird ja auch nicht bestraft. Ne? Nein, nein, nein. Der Sullivan spielt eigentlich keine große Rolle. Diese Story ist nur deswegen drin, weil Jacks Bruder, mit dem er aber auch kein gutes Verhältnis hatte, von Sullivan umgebracht wurde. Mhm. Das ist das Einzige, was diese Verbindung zu diesem Plot ist und dass Sullivan halt mit dieser wilden Horde zusammenarbeitet. Aber auch da, es ist überhaupt nicht klar, warum die wilde Horde hinter Jack her sein sollte, warum die ihn die ganze Zeit jagt. Auch im Englischen das nicht wirklich. Nee. Und es kann ja nicht an dem Gold liegen, weil er klaut ja von Sullivan dann nur diese zwei Säcke Gold und ein bisschen Bargeld für seine Reise. Das kann es nicht sein. Und es ist wirklich nicht wichtig. Was im Zentrum steht, ist dieses tolle Verhältnis von Nobody und Jack. Mhm. Und vor allem eben dieses, sie sind Kontrahenten. Mhm. Es gibt mehrmals den Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt könnten sie sich duellieren. Aber dann werden eben doch nur Löcher in Hüte geschossen. Und gleichzeitig sind sie eben auch irgendwie, sie werden sowas wie Freunde. Und Jack ist auch irgendwann angetan ab einem gewissen Moment von diesem absolut reckless Typen, der da ist und sagt, ich bin der neue Westernheld und ich bete dich an. Es ist so seltsam. Ich weiß nicht, ob das eine tolle Beziehung ist, die da irgendwie haben. Toll ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Es ist einfach sehr weird und ich glaube, dass Henry Fonda auch überhaupt nicht wusste, was er davon halten soll. Sowohl der Schauspieler als auch die Figur. Sein Blick sagt das sehr oft. Ja. So, meine Güte, was ist das für ein Typ? Was soll das hier? Wo bin ich hier gelandet? Gehe ich vielleicht lieber nach Hause? Er versucht hier die ganze Zeit nach Hause zu kommen. Ja, er will raus, er will weg. Und dann hat er diesen Stalker an der Backe. Und, und dieser Nobody ist wirklich ein alberner Fanboy. Ne? Er ist total begeistert. Er hat offensichtlich mehr Faktenwissen über Jack als Jack selbst. Als Jack selbst. Und das Krasse ist, dass Terence Hill wirklich einen Psychopathen spielt, der die ganze Zeit nur hinterher rennt und sagt, nee, wir machen das jetzt einfach so, wie ich mir das ausgedacht habe. Du musst gegen diese 150 Mann antreten, egal ob du willst oder nicht. Das ist jetzt meine Vision davon, wie du als Held sterben wirst oder nicht sterben wirst. Auf jeden Fall musst du irgendwie mit einem Knall abgehen. Und das ist so krass. Und ich denke mir, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob Western das grundsätzlich auch drin haben, dieses Heldenverehrungsding und so, aber dieser Spin, der da drin ist, zu diesem gefährlichen Stalker, der ja eigentlich ist. Es wird alles entschärft dadurch, dass er witzig ist und so und sympathisch ist und so weiter, aber eigentlich, wenn man grundsätzlich reinguckt in die Story, dann denkt man, oh wow, da hat jemand wirklich einen Narren an jemanden gefressen und das kann richtig böse ins Auge gehen. Wenn du heute eine Stalker-Geschichte so mit dem Unterbau machst, dann ist das ein Psychodrama. Ja. Das ist wirklich hart und er könnte ihn umbringen damit, weißt du? Total, er sagt, hier ist halt sein Leben. Hier sind deine 150 Mann, gegen die trittst du jetzt an, ich bleib jetzt hier und warte, bis du das wirklich machst. Das ist das Krasse, dass Jack so geduldig ist, weil dieser Nova, die gefährdet die ganze Zeit seine Gesundheit und sein Leben. Unglaublich. Und Jack ist halt offensichtlich auch lakonisch, weil er schon oft bedroht war in seinem Leben. Mhm. Ich meine, wir haben diese Szene, wo Nobody mit einem Körbchen, Nobody kriegt von den Bösewichtern, bevor sie ihn kennen, den Auftrag, ein Körbchen an, ein Picknickkörbchen an, zu Jack zu bringen. Ja. In diesem Körbchen ist natürlich eine Bombe. Ja. Das weiß Nobody. Das weiß auch Jack, als er da reinkommt. Nämlich, er fragt auch, ist da eine Bombe drin? Und Nobody sagt so, ja, wahrscheinlich. Aber dann ist das diese merkwürdige, lakonische Szene. Er hat dir gerade eine Bombe reingebracht. Ja, genau. Zählt dir auf, was für ein Held du bist. Schmeißt dann so ganz elegant diese Bombe raus, die draußen explodiert. Und du denkst nur, what? What? Keiner ist beeindruckt von dem, was passiert. Also von einer Bombe. Ja. Das ist wirklich krass. Nicht mal die Frau hinten in der Küche ist beeindruckt. Es gehört halt einfach zum Wilden Westen dazu. Es ist wirklich seltsam. Inklusive Rotkäppchen-Referenz. Es ist so, aber die ist nur im Deutschen. Und das ist so krass, wenn man sich das einmal back-to-back anschaut, was für blöde Sprüche da drin stecken. Oh, diese Rotkäppchen-Referenz. Und dann, was sagt er noch, als er dieses Pferd haben will von der Gruppe, ne? Deswegen geht er ja rein. Den Gaul. Dieses Hotte-Hü-Pferdchen, sagt er, oder sowas. Was ist das denn für eine Bezeichnung? Und das ist im Englischen natürlich überhaupt nicht angelegt. Es ist so Terence Hill auch eben in diesem, wie man es kennt aus Bud Spencer und Terence Hill. Ja. Mario Matteo Ciarotti. Terence Hill. Unser Protagonist. Gehen wir einmal ganz kurz, damit wir das abgehakt haben. Der auch schon ewig Schauspieler war, ne? Seit ja. er 15 ist. Der hatte auch schon eine Karriere, bevor das mit Bud Spencer losgegangen ist. Er hatte eine Karriere, er hat viel gedreht. Bei Bud Spencer war es tatsächlich was anderes. Für den war das so der Beginn des Schauspielerdaseins. Mhm. Also der hat davor auch ein bisschen was gedreht. Aber eigentlich war Terence Hill der Erfahrene von den beiden. Die waren im selben Schwimmverein. Ja, Bud Spencer war großer, großer Schwimmer und Terence Hill war so Fanboy von Bud Spencer. Ja. Bud Spencer, wie heißt Bud Spencer eigentlich? Der heißt ja auch nicht Bud Spencer. Carlo. Carlo weiß ich, weil wir in diesem Film tatsächlich die Carlo-Referenz haben, mit dieser Puppe, die Ohrfeigen verpasst. Ja. Carlo Petasoli. Ich wusste, dass der ein großer Schwimmer war, weil das einfach so ein witziger Funfact war, dass der dicke Bud Spencer, dass der ein Schwimmer war. Ich wusste nicht, dass Terence Hill, als er noch Mario hieß, im selben Schwimmverein war, 10 Jahre jünger und den angebetet hat. Die haben sich wirklich, die sind sich ja gar nicht wirklich begegnet oder sowas. Der Terence Hill ist nicht zu Bud Spencer rangegangen und hat gesagt, wollen wir uns mal irgendwie treffen, ich himmel dich an. Sondern die waren einfach nur im selben Schwimmverein und dann später kamen sie über die Schauspielkarriere richtig zusammen. Genau, sie haben auch im Film zusammengespielt, wo sie sich nicht gesehen haben. Wo sie auch nicht gesehen haben. Weil sie unterschiedliche Szenen gedreht haben. Und dann hatten sie ihr erstes wirklich Zusammenspielen hatten sie in dem Film Dio Perdona Lono. Aus dem Jahr 1967. Gott vergibt, Django nie. Und es ist so süß, es gibt natürlich deutschsprachige Bud Spencer und Terence Hill Fanpages. Beziehungsweise die auch englischsprachig und auch italienischsprachig sind. Okay. Die in verschiedenen Sprachen, wo dann ein Text ist aus der Ich-Perspektive und ich gehe davon aus, dass er von Terence Hill ist. Ich weiß es aber nicht. Es ist komisch, weil es steht nicht so wirklich irgendeine Referenz da. Ja. Und es gibt sowohl die Bud Spencer Homepage als auch die Terence Hill Homepage. Und die beschreiben dann beide so ihre Karriere und wie sie zusammengekommen sind. Ja. Und es ist süß, wie sie, gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich von ihnen ist. Ja, okay. Wie sie ihr erstes Treffen beschreiben, weil Terence Hill sagt, naja, es war sehr förmlich. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, hallo, ich bin Mario. Und der hat gesagt, hallo, ich bin Carlo. Und dann haben wir uns die Hand gegeben. Und Bud Spencer sagt, es war ein schicksalhafter Moment. Ich saß da. Und dann kam dieser Mann mit diesen stechenden blauen Augen. Das, was jeder zu Terence Hill sagt, hat natürlich schöne Augen. Ja. Ist auch wirklich ein schöner Mann. Er wurde auch unglaublich schön. Ihm wurde oft vorgeworfen, er hat doch Kontaktlinsen. Ja. Aber er hat keine. Und dann kam er und hat gesagt, hallo, ich bin Mario. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und die waren wirklich gute Kollegen. Sie haben mich bei diesem Film kennengelernt. Das ist wie Dick und Doof, weißt du, so die beiden Stan Laurel und Oliver Hardy. Was aber im Gegensatz zu den beiden, ohne Verwerfungen, ne? Ja, stimmt, ja. Also Stan Laurel und Oliver Hardy hatten diesen krassen Konflikt irgendwann mal. Ja, am Ende, sehr am Ende, ja. Und Bud Spencer und Terence Hill, es war auf jeden Fall auch eine Freundschaft, aber es war vor allem eine sehr kollegiale Freundschaft, die sich sehr durch die Zusammenarbeit definiert hat. Die konnten unglaublich gut zusammenarbeiten, haben sich vor der Kamera gut verstanden, konnten sich gut absprechen. Und der Regisseur, der diesen Film gedreht hat, Giuseppe Colisi, der hat das offensichtlich ziemlich schnell gemerkt und hat gesagt, oh krass, die sind gut zusammen. Terence Hill war übrigens ja nur Ersatz, eigentlich sollte jemand anderes die Rolle spielen. Das war wirklich Glück. Der hatte einen Unfall oder so und hatte sich den Fuß gebrochen und konnte deswegen nicht. Und deswegen ist dann Terence Hill eingesprungen in letzter Minute in diesen Film. Okay. Und Bud Spencer war aber wohl ganz glücklich, weil der ursprüngliche Darsteller den Ruf hatte, sehr anstrengend zu sein und sehr arrogant zu sein. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat dieser Giuseppe Colizzi sehr schnell gemerkt, oh, die verstehen sich gut, das funktioniert und hat dann gesagt, okay, wir drehen noch ein paar weitere Filme mit denen. Und dann kamen sie. Mhm. Und dann kamen Ende der 60er die Filme mit ihnen, die dann so auch peu à peu immer lustiger wurden. Mhm. Die alten Filme sind in der deutschen Synchron, auch die neuen, deutlich lustiger, also als die Originalversion, die wirklich noch ein bisschen dreckiger, düsterer sind. Es gibt sogar einen Film, ich weiß nicht genau welcher das ist, den sie im Deutschen stark gekürzt haben, die ganzen brutalen Sachen rausgenommen haben und als Komödie synchronisiert haben. Ich glaube, das war sogar der erste, seltsam finde. Ja, das haben die Deutschen haben das so, ich glaube aber auch, weil die das später gemacht haben, ne? Weil das waren ja Italo-Western, die jetzt eigentlich nicht angelegt waren für eine deutsche Synchro. Ja. Aber so weit bin ich nicht drin. Auf jeden Fall haben die im Italienischen haben die auch irgendwann angefangen, albern zu sein. Also das war halt auch so die Zeit, als der Italo-Western angefangen hat, abgelöst zu werden durch diese italienischen Western-Komödien. Ja. Und dann haben sie ja zusammen auch noch ganz viel anderes gedreht. Nicht nur Western, sondern auch auch Abenteuerfilme und Actionfilme und auch in Amerika. Und 1973, wenn Terence Hill jetzt diesen Solo-Film spielt, ja. Mein Name ist Nobody, hat er ja schon einige Filme mit Bud Spencer gemacht und ist auch schon bekannt als Teil des Duos Bud Spencer und Terence Hill. Die Namen, ihr werdet es euch sicher denken, wenn ihr es nicht sowieso schon wisst, natürlich, weil Western für internationales Publikum, ihr braucht amerikanische Namen. Ja, das ist süß. Da kommen die irgendwann mal mit einer Liste von 20 Namen an, die Produzenten, und sagen, ihr müsst euch bis morgen zwei Namen davon ausgesucht haben. Das war wirklich so. Ja. Es gab wirklich so eine Liste. Und die beiden sitzen, gucken sich das an und denken so, okay, wir müssen jetzt irgendwie für den amerikanischen Markt, müssen wir irgendwie so amerikanisch wirken, damit das irgendwie cool geht. Und bis heute wissen 80% der Leute nicht, dass das keine Amis waren. Oh. Sogar die Amis nicht. Ah, krass. Obwohl man das denen eigentlich anhören müsste. Wenn du einen Ami fragst, ist Bud Spencer ein Ami? Sagen oft viele Leute ja. Ja. Terence Hill hat eine Amerikanerin geheiratet, aha, okay. Die auch beim Film gearbeitet hat, die er beim Film kennengelernt hat und war dann auch viel in Amerika. Terence Hill hat dann auch viel in Amerika gedreht. Und ich glaube, der kann, also Terence Hill ist, glaube ich, wirklich so ein Dreisprachig. Der kann extrem gut Englisch, extrem gut Italienisch, extrem gut Deutsch. Ja. Haben wir ja schon gesagt, dass seine Mutter eine Deutsche war. Und Bud Spencer bezeichnet sich nie als Schauspieler. Bud Spencer hat immer gesagt, ich bin kein Schauspieler, ich bin Darsteller meiner selbst. Ja. Der hat nie was anderes als sich selbst gespielt, sagt er immer. Also hat er immer gesagt, weil er ist ja schon gestorben und Terence Hill ist zurückgeblieben, was wohl für Terence Hill wirklich hart war. Ja, die haben lange zusammen gedreht, ne? Sie haben dann, es gab dann irgendwann den Punkt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir genug gemacht zusammen, jetzt versuchen wir mal unsere Solo-Dinger. Also in den 80ern, dann haben sie aber auch in den 90ern nochmal zusammen gedreht. Die waren eigentlich immer irgendwie so sowohl kollegial als auch freundschaftlich miteinander verbunden. Ja. Und offensichtlich mit sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen. Bud Spencer eher der Faulpelz. Ja, ja. Terence Hill hat den Ruf, dass er sich sehr akribisch auf seine Rollen vorbereitet hat und eine sehr hohe Arbeitsmoral hatte und wirklich viel gemacht hat für jeden noch so albernen Film. Ja. Und das ist krass, weil man das dem Film natürlich nicht so ansehen würde auf den ersten Blick, ne? Man sieht ihn als, der legt seine Beine hoch, hat noch irgendwie das gefühlt so ein Strohhalm im Mund und guckt sich die Szenerie erstmal an. Sieht nicht wie ein gut vorbereiteter Schauspieler aus, also so vom Gefühl her als erstmal. Yeah. Und das sieht auch alles sehr lakonisch und sehr dahingesagt aus, wie er das spielt. Aber das ist eine ganz klare, genaue Vorbereitung für ihn, die er da betreibt. Würdest du sagen, Terence Hill ist ein guter Schauspieler? Ja, ich glaube ja. Aber ich glaube, dass Terence Hill vor allem Sachen zu spielen bekommen hat, die dem Ganzen ein kleines bisschen Stein in den Weg legt. Er hat das, was er gesagt bekommen hat, was er machen soll, sehr gut gemacht. Und ich glaube, das kriegen nur Leute hin, die entweder wie Bud Spencer sich selbst spielen und einfach authentisch sind, oder wie Terence Hill, der wirklich im Leben ganz anders ist als seine Figuren, nämlich sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Da muss man ein guter Schauspieler sein. Ich habe Terence Hill in irgendeinem Film mal gesehen, den jungen Terence Hill. Ja. Und ich kann ja nicht mehr sagen, was es war. Und ich war so, ah, Moment, ist er das? Ich war jung, deswegen kann ich es ja nicht mehr sagen. Ich habe damals noch nicht so akribisch Buch drüber geführt. Ist er das? Und war unsicher, aber dann habe ich weiß gar nicht, ob ich geguckt habe oder ob ich es dann im Nachspann gesehen habe, aber auf jeden Fall wusste ich dann, dass er es ist. Ja. Und es war eine ernste Rolle, es war eine Nebenrolle und ich war überrascht, wie gut er ist. Und es war wirklich so, also als Jugendlicher, denke ich mal, wirklich, dass ich das Gefühl hatte, wow, der ist ja so ernst, krass, das funktioniert, das kaufe ich ihm ab. Obwohl ich ihn davor in 10 albernen Prügelkomödien gesehen habe, kaufe ich ihm gerade dieses ernste Ding ab. Vielleicht auch deswegen, weil du immer die Rainer Brandt Synchronisation gesehen hast. Ich habe immer die Rainer Brandt Synchronisation gesehen. Und ich glaube, dass sie, selbst wenn sie alberner geworden sind über die Jahre, ne, mit Bud Spencer und Terence Hill, die hätten niemals solche Sachen gesagt wie, du musst was für deine Bronchien tun, Mäusezahn. Oder du musst mir mal verraten, ganz ehrlich, wie ist dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Solche Sprüche können nur von Rainer Brandt kommen. Es ist unglaublich. Dann reden wir doch mal ganz kurz über diesen Elefant im Raum, Rainer Brandt. Die Synchronisation ist Kult. Allein, weil wir als Deutsche mit der deutschen Synchro wach geworden sind. Absoluter Kult. Macht wahnsinnig viel Spaß. Nur, dass ich den Film halt nicht mehr verstehe. Absoluter Kult. Unfassbar peinlich. Du findest es peinlich? Also ich sehe, warum es Kult ist, und ich finde es auch noch irgendwie aus so einer schrägen Perspektive witzig, aber es ist so cringe-worthy. Es ist so Boomer. Und ich weiß, ja, das und die ganze Boomer Zeit, während ich das gucke, frage ich mich, war das in den 70ern coole Sprache? War das so, wie man in den 90ern Alter gesagt hat und heute Digger sagt? Und war das, was cool ist? Oder war das damals schon albern und kindisch? Weil das Problem ist, für mich, es sind so, wirklich, es ist Kleinkindersprache in den Mund eines Erwachsenen gelegt. Ja, ja, ja. Ja, und du spielst das heute einem Siebenjährigen vor und er sagt, oh mein Gott, das klingt ja wie Kindergarten, ist das schrecklich. Also, sagen wir mal so einen Satz wie, na Jungs, leben wir noch frisch? Ich kann nicht mir vorstellen, dass man das damals einfach gesagt hat. Absolut. Sowas wie über die Kimme ins Korn kann ich mir schon auch vorstellen, ja, dass man das damals gesagt hat. Das ist ja auch ein klassischer Spruch. Es sind auch gar nicht nur die einzelnen Wörter, sondern auch die Art, wie er redet. So dieses Schlachsige und so, ah, diese Latschen und da, wie sagt er, wenn sie... Hotte Hüpferdchen und solche Sachen. Ich wollte sie melken, aber ich finde die Euter nicht. Ja, es klingt, als ob es von einem Fünfjährigen wäre. Und es ist echt zu hart. Also es tut mir, vor allem, ich habe, wie gesagt, den Englischen zuerst geguckt. Ja, okay. Und ich finde die Sprache im Englischen auch witzig. Das sind ja auch Wortwitze, dabei ist jetzt nicht so, dass... Ja, aber nicht so viel, aber bei weitem nicht so viel. Und die drin sind, sind halt auch einfach nicht so infantil. Und es ist wirklich schwer zu ertragen. Und ich weiß, dass ich das total lustig fand. Ich habe Bud Spencer und Terence total abgefeiert. Du hast die Filme einfach in der falschen Reihenfolge gesehen. Du hättest vielleicht erst den Deutschen sehen sollen. Vielleicht, aber es ist... Ich fand es teilweise wirklich grenzwertig, wirklich schwer zu ertragen. Also der Unterschied ist für mich nur der, im Deutschen habe ich wahnsinnig viel Spaß an dem Blödsinn und man denkt sich die ganze Zeit, das was du denkst natürlich auch, Boomer und so, ich finde es bloß nicht und cringeworthy, aber ich finde es tatsächlich nicht schmerzhaft, sondern einfach unterhaltsam. Und in der englischen Fassung habe ich halt einen ordentlichen Film. Da kann ich halt dem Film folgen, da kann ich halt auch den Western daran wahrnehmen, weil das kann ich hier tatsächlich sehr wenig, muss ich sagen. Bei solchen Dialogen geht der Western total flöten, weil welcher Westernheld hat solche infantile Sprache? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Clint Eastwood im Poncho. Mit Eupferdchen hier. Das ist das Beste, oder? Das bleibt echt hängen. Aber der Englische ist ja auch lustig. Es ist ja, also das ist ja trotzdem ein witziger Film. Ich meine, diese Saloon-Szene, das geht ja, ist ja auch ohne Worte witzig, wenn er diese Ohrfeigen verteilt oder wenn er ganz schnell zielt und es ist offensichtlich einfach schnell vorgespult, dann ist das ja auch wirklich witzig. Ja. Es ist dieses Klamaukische, diese Karlauer, dieses einfach dieses Reden. Oh, es ist, also ich fand es teilweise wirklich unangenehm. Und manchmal ist es wirklich völlig unnötig, wie zum Beispiel eben in dieser Saloon-Szene, wo er reinkommt und dem Typen, der das gerade vormacht, was er gleich machen soll, dieses Glas vor der Kugel wegschnappt. Was total gefährlich und total dämlich ist, aber gut, okay, wenn er so gut ist, das hinzukriegen, so schnell, dann macht er das. Und dann sagt er im deutschen Original, ohne dass sich die Lippen ordentlich bewegen, da ist doch noch was drin. Und trinkt das. Und es ist völlig unnötig. Es ist kein Gag im eigentlichen Sinne. Vielleicht so ein bisschen schmunzeln, aber das macht den Ton von dem ganzen Film aus, ne? Es ist ja auch nicht nur, es ist nicht nur, was die Terence Hill in den Mund legen, sondern grundsätzlich hat diese Rainer Brandt-Synchronisation immer den Drang, über zu synchronisieren. Ja, Es werden ständig, Leute sagen ständig so Sachen wie, oh, guck mal. Ja. Wo nichts ist im Englischen, wo nichts ist im Original, wo einfach nochmal, wo es einfach einen Reaction-Shot gibt im Original, der still ist, der reicht. Und dann sagt er, was für ein Schuss. Ja, genau. Oder wenn der irgendwie, Terence Hill hat irgendeinen Scheiß gemacht, dann geht da rein in das Haus oder sowas und die beiden, die da vorne noch stehen und sagen so, oh, was? Hä? Es sind einfach nur diese Geräusche, um der Geräusche willen, um das alles irgendwie zu füllen. Und das wiederum finde ich witzig. Der wollte halt ein Hörspiel machen. Weil es einfach so geil ist, dass du jeden Reaction-Shot mit irgendeinem Geräusch oder sogar einem Wort unterlegen musst, selbst wenn sich die Lippen nicht bewegen. Ich muss mal ganz ernsthaft von meiner Arbeit als Synchronschauspieler, ich habe das nicht lange gemacht, weil ich irgendwann keine Lust mehr drauf hatte und weil ich auch in sehr dunklen Räumen immer war und dann irgendwann gedacht habe, oh Gott, ich werde depressiv, wenn ich jetzt noch einmal einen ganzen Tag im Dunkeln sitzen muss und arbeiten. Und diese Synchronjobs waren oft so Hintergrundsachen auch, ne? Dass da steht irgendwo auf einer Party jemand mit einem Typ mit einer Frau rum und die haben beide einen Drink in der Hand und die sollen sich über irgendwas unterhalten und so. Das heißt, es gibt dann, obwohl im Original nichts zu hören ist, was die beiden sagen, gibt's von hinten aus der Regie, oh ja, hier, da stehen noch zwei, mach doch mal, stell euch mal vors Mikro und improvisiert mal einen kleinen Dialog. Und das gibt's so viel und manche schaffen es in der Mischung, das so weit runterzufahren, dass man nur das Gefühl hat, ah, okay, da passiert irgendwas. Und manche machen da richtig was draus, obwohl da nichts war. Es ist wirklich seltsam und das ist, glaube ich, auch das Erbe von Rainer Brandt. Das kann gut sein, ja. Ist es gut? Nein, das ist nicht gut. Ich finde das nicht gut, aber ich finde die Rainer Brandt-Synchronisation einfach sehr unterhaltsam dafür. Ich glaube aber, dass wenn ich den Film gemacht hätte, wenn ich Valeri wäre, dann wäre ich sowas von beleidigt. Ich würde ihm sowas von den Kopf abreißen für diese Synchro. Aber als unbeteiligter Zuschauer kann ich Spaß haben. Also. Aber Valeri versteht ja auch Spaß. Dieser Film versteht ja wirklich Spaß. Ja, das stimmt. Also ich finde, dieser Film hat mit eines der besten Intros, das ich in letzter Zeit gesehen habe. Das ist wirklich wahr. Und die ist total unalbern und total richtig. Und dann, aber ich meine auch, wenn es dann zu diesem albernen Moment kommt, ne? Wir haben diese Barbierszene. Ja. Wo, und es gibt einen Anschlag auf ihn. Ja, das ist alles auch so ein bisschen humoristisch aufgeladen. Aber dann auch dieses, wer kann schneller schießen als er? Und dann Nobody. Hm. Und dann dieser Schnitt zu Nobody, wie er Fisch fängt. Ja, genau. Das Bild friert ein. Der Titel steht da richtig fett. Ja. Und dazu kommt diese absolut hammergeile Musik von Ennio Morricone. Der sich selbst parodiert. Ja, und pass auf. Hot Take. Ja? Besser war Morricone nie. Wirklich? Vergiss, spiel mir das Lied vom Tod. Vergiss für eine Handvoll Dollar. Vergiss die Hateful Eight. Das ist die beste Filmmusik, die ich von Ennio Morricone bisher gehört habe. Soll heißen, in dem Moment, wo Ennio Morricone auf sich selbst runterschaut und sagt, was für ein Scheiß hast du denn da gemacht und dann eine Parodie draus macht, in dem Moment ist er besser als das Original von ihm. Er ist so kreativ in diesem Soundtrack. Es ist so geil, wie er alte Filmmusik samplet, wie er Spiel mir das Lied vom Tod ansampelt. Absolut. Wie er auf The Wild Bunch referiert, wie er plötzlich den fucking Walkürenritt da reinbaut. Es ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr auf die Musik hört, aber wenn ihr den Film nochmal guckt, hört wirklich mal hin, weil genau das, was Plor gerade sagt, das ist alles drin und ich find's so großartig. Und dann hast du teilweise das Gefühl, also hat ja früher schon so Choräle drin gehabt, die dann so ja, und dieses ganze Zeug, ne? Und dann macht er in diesem Film, dreht er das nochmal auf 11 und da in meinem Kopf stehen da drei Frauen drei Männer vor dem Mikro, die versuchen Frauenstimmen zu imitieren und zu sagen, machen und man denkt sich, what the fuck ist da los? Ja, wir hatten der andere Italo-Western, über den wir geredet haben, war von Sergio Leone und war auch die Musik von Ennio Morricone. Ikone, das war Sucker hieß der. Genau, Dacchio Sucker oder Todesmelodie im Deutschen. Und da waren wir ja, war ich zumindest, ich weiß nicht mehr, ich glaube, du warst auch so ein bisschen genervt von diesem Gesang, von diesem. Kleines bisschen, ja, stimmt. Ching, Chong, Chong. Ah, ja, stimmt. Oh, das dann das ständig war auch ein kommt. Bisschen, Das war irgendwie so überdreht. Und ich finde, also Morricone ist immer ein bisschen überdreht. Ja. Aber wenn er das überdreht, dann nochmal ein Stück mehr überdreht. Ich finde es wirklich genial. Ich sage das auch nicht nur, um zu provozieren. Ich finde es wirklich, mir hat die Musik deutlich besser gefallen, als Spiel mir das Lied vom Tod. Natürlich die ikonische Musik, die jeder abfeiert. Also aber ich muss sagen, das ist wirklich so gut. Ich finde, dass es musikalisch nicht das Beste ist. Aber für den Film ist es das Beste. Weil der Film wirklich genau in dem Moment, wo Nobody das erste Mal auftaucht, so eine 180-Grad-Wendung macht, sowohl im Bild als auch in der Schauspielweise, als auch auf der musikalischen Ebene. Ja. Ich finde es großartig. Es haut, deswegen sage ich, es ist das beste Intro, weil das so voll reinhaut. Du hast diese ruhige Western-Szene, die wirklich sehr gediegen ist, auch wenn es ein bisschen komisch ist mit der Pistole, mit dem Revolver im Schritt. Aber es ist großartig. Es ist so viel Spannung da drin. Ich habe wirklich das Gefühl, in einem sehr, sehr guten, ernsthaften Western zu sein. Und das wirklich, ich bin so gespannt und der eine striegelt da so völlig unmotiviert dieses Pferd und man merkt, oh, da passiert gleich was. Es ist sehr, sehr, sehr gut. Und dann diese wunderschöne, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wie eine Backpfeife kommt dann das Ding rein, wo Nobody vorgestellt wird. Und man weiß ja auch gar nicht, okay, wie hängt der mit dem zusammen? Ja. Es gibt diese erste kurze Begegnung und es ist einfach alles da. Und dieses Intro und die Musik macht ganz viel aus. Ich finde, die Kamera macht auch ganz viel aus. Die Bilder sind nämlich so albern der Film ist, sind die Bilder ganz oft, ich bin kein Italo-Western-Fan, aber ich stehe auf Italo-Western-Bilder. Ja, und ich stehe auf diese ganzen Tricks und den ganzen Scheiß wie Zoom-Ins und extreme Nahaufnahmen, extreme Totalen und so weiter. Ich finde, bei den meisten Western ist es nicht gut gemacht. Obwohl das der Trademark von den Western ist. Dieses Zoomen auf Figuren. Ach, geil. Und ich finde, in diesem Film hat er genau das richtige Maß von allem gefunden. Ich finde die Kamera exzeptionell gut. Wirklich richtig gut. Genau im richtigen Maß diese Zooms eingesetzt. Auch genau richtig angefangen und aufgehört, dass man da nicht zu seltsam weirde Sachen macht. Und er hat auch ganz oft diesen ganz tollen Move, dass er rausfährt mit der Kamera und gleichzeitig auch noch rauszoomt mit der Kamera. Und dann kommt da so ein sehr weirder Distorting-Effekt. Yeah. Du hast das Gefühl, die Leute sind total nah dran und wenn es weiter rausgeht, desto mehr merkst du, oh, okay, das hat landschaftlich macht das hier gerade überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich habe vorher ein völlig anderes Bild davon gehabt, was hier los ist. Und es ist sehr, sehr gut gemacht. Es gab ja wirklich so ein bisschen Fuck-up mit den Kameramännern, ne? Also Armando Nannuzzi war der Erste, ja, das wohl ziemlich schnell, der ziemlich schnell mit Valeri zusammengeknallt ist. Also ja, die haben sich echt nicht verstanden. Es gab so Hahnkämpfe, weil die, zum Beispiel, nur als kleines Beispiel, es gab eine Szene, wo jemand Geld aufheben sollte. Und dieses Geld aufheben hatte der Regisseur inszeniert. Das ist eine ganz kleine Sache, ne? Und daran kann man sich aufhängen. Der Regisseur inszeniert das, wie hebst du dieses Geld auf? Und dann hat der Kameramann das nochmal inszeniert und hat gesagt, nee, du hebst das jetzt so auf. Ja. Und da gab es zwei Versionen davon, wie Henry Fonda dieses Geld aufheben sollte. Ah, der arme Henry Fonda steht zwischen Nannuzzi und Valeri und ja, die schreien sich an, nein, die rechte Hand! Es ist von so oben! So von oben! Dämlich. Und wenn die einmal miteinander geredet hätten, dann hätten sie rausgefunden, ja, es gibt einen technischen Grund dafür, warum bestimmte Sachen für den Kameramann so sein sollen und so weiter. Das ist eine Kommunikationssache. Aber man kann auch tatsächlich den Regisseur verstehen zu sagen, ich habe eine eigene Vorstellung davon, wie das ist, und du Kameramann kannst mir nicht sagen, wie ich das machen soll. Ich bin der Regisseur. Ja, yeah, das ist halt immer so, weil so beide sind irgendwie fürs Bild verantwortlich. Ne? Ja. Das ist Kompetenzgerangel, kann da schnell, und es ist, kann schnell zu Kompetenzgerangel kommen. Ja. Und das ist ja auch nicht der erste Film, wo wir darüber reden, dass Regisseur und Kameramann aneinander geraten. Das ist schon so ein Staple in der Filmgeschichte. Es ist nicht umsonst so, dass die meisten Regisseure ihre Kameramänner von Projekt zu Projekt mitnehmen. Wenn ein Kameramann und ein Regisseur sich ordentlich verstehen, dann ist das ein Match, den man behält möglichst, weil das echt das Konfliktpotenzial am Set minimiert. Sobald die sich verstehen, ist schon mal 50% des Sets gut. Auf jeden Fall kamen dann zwei neue Kameramänner, und zwar Giuseppe Rossolini und Sergio Salvati dazu. Und Salvati ist uncredited. Mhm. Der hat unter anderem bei dieser wirklich geilen Szene in dem Spiegelkabinett hat er Kamera gemacht, okay, wo sie auf die Spiegel schießen und wir ganz oft diese Spiegelungen sehen. Ja. Über den allegorischen Gehalt des Films müssen wir noch reden, weil ich glaube sogar, du bist bei mir da. Du hast schon Leia gesagt vorhin. Und ja. Dieser Film hat eine gewisse Tiefe, die man vielleicht so leicht ignoriert, weil er halt auch albern und funny und unterhaltsam ist. Na, auf jeden Fall haben die dann Kamera gemacht, und ja, es gibt einfach unglaublich viele schöne Bilder. Mhm. Es ist alles drin, was man aus Italo-Western kennt und liebt oder eben auch hasst. Ja. Aber es gibt auch wirklich, wie du schon gesagt hast, so experimentelle Bilder. Ne? Es wird sowohl in der Musik als auch mit der Kamera, ist der Film mutig und bereit, auch so ein bisschen über die Klischees und über die klassischen Bilder-Tropes hinaus zu experimentieren. Ja. Und damit kann man, glaube ich, auch zu dem kommen, was diesen Film besonders macht, weil er an der Oberfläche ist er ja natürlich eine klassische Western-Geschichte. Mhm. Er schafft es wirklich geschickt, mit diesen Western-Mythen zu spielen und sie zu überzeichnen und auch ins Absurde zu drehen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht 10% davon verstanden habe, was der Film anspielt, ne? Nein, ich auch nicht. Weil Gottes Willen, ich habe die Filme ja auch nicht gesehen. Zu wenig Western gesehen, um alle Anspielungen zu verstehen. Aber das Schöne ist, man versteht den Film ja auch ohne. Ja, aber man versteht auch, dass der Film hier irgendwie was persifliert und irgendwie einen Punkt macht. Selbst wenn man die exakten Referenzen nicht kennt. Mhm. Also Clint Eastwood habe ich auf jeden Fall erkannt. Es gibt eine Szene, wo Terence Hill diese Zigarre in der Hand hat und im Mund hat, und das, was er da anhat, sieht fast schon wie so ein Poncho aus, und er macht auch einmal diese Stimme. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Bei dem Friedhof. Da dreht er sich einmal mit dem Rücken zu Dings und zu Henry Fonda und macht einmal kurz die Stimme von Clint Eastwood. Sehr gut gemacht, aber sehr kurz, man kann es auch verpassen. Im Englisch? In beiden. Beide Versionen. Okay, da muss ich noch mal drauf achten. Aber glaube ich dir sofort, weil. Und ich glaube, da sind noch tausend andere Sachen drin. Wenn ihr euch mit Western auskennt, mit Italo-Western, schreibt uns gerne eine Liste, was da alles drin versteckt ist. Absolut. Weil ich sehe es und denke, ich erkenne, dass da irgendeine Referenz ist oder irgendein Spoof. Mhm. Aber ich weiß nicht, auf welches Original, weil ich mich zu wenig mit Western auskenne. Ja. Und es ist aber auch die ganze Zeit, es hat dieses sich verbeugen vor dem Genre und gleichzeitig auch immer so ein bisschen gegen das Genre hauen und zertrümmern und einfach so ganz banale Sachen wie dieser Moment, dass wir dann tatsächlich sehen, wie unser Jack, wie er nicht stirbt, was damals üblich war in diesen Spätwestern, dass die Helden oder die ehemaligen Helden gestorben sind am Ende, sondern nach Europa fährt, und dann sehen wir ihn mit dem Schiff nach Europa fahren, und die Szenerie ändert sich total. Ja, plötzlich wird es so ein Titanic-Moment, so hat man das Gefühl, man ist in dem Film Titanic fast romantisch, schreibt der eine dem anderen, es hat so eine komische Romantik. Und auch Titanic, weil wir plötzlich in der Moderne sind. Ja, genau. Western sind ja eigentlich immer ganz gut da drin, so das Moderne komplett auszuklammern. Mhm. Im Wilden Westen gibt es keine Städte, weil es einfach keine Städte gab. Ja. Und man vergisst dabei, wenn man so einen Western sieht, dass zur gleichen Zeit an der Ostküste fucking New York steht mit riesigen Häusern und mit wo wirklich Moderne gebaut wird, wo Autos rumfahren und so weiter. Ja. Und das schafft dieser Film dadurch so ein bisschen reinzubringen, dass er dann nach Europa fährt. Übrigens einer der wenigen Filme aus der Zeit, Italo-Western, die in Amerika gedreht wurden. Ja, stimmt. 80% davon wurden in Amerika gedreht, ja. Kommt auch selten vor. Normalerweise waren es immer so Spanien, Italien, halt gucken, wo es wüstig aussieht. Ja. Und auch wenn er zum Beispiel auf diesen Rummel dann geht, es gibt ja diese eine große Rummelszene, da hat es auch sowas von, es wird irgendwie dieses Western-Szenario schon benutzt, aber es fühlt sich auch immer so ein bisschen gebrochen an. Vielleicht, weil alles zu so einer Show wird. Es gab ja dann auch, als der Wilde Westen, der vermeintlich Wilde Westen zu Ende gegangen ist, gab es ja diese Western-Shows und es gab diese merkwürdige Überschneidung, dass Menschen einerseits so gelebt haben wie im Wilden Westen und dann andererseits nebendran diese Mystifizierung stattgefunden hat, die komplett anders war. So ein Karneval auch. Genau. Ja. Und diese Show haben wir hier halt drin und sie zeigt, ey, ihr bewegt euch eigentlich die ganze Zeit auf einem riesigen Rummel. Das Ganze nimmt das nicht ernst. Das ist einfach nur eine alberne Geschichte, die erzählt wird und hat nichts mit der Realität zu tun. Da kann sich nicht einmal so ein Kommentar auf Rassismus verkneifen, ne? So diesen, was machen die da? Die werfen Torten. Die Torten auf die Schwarzen, ja. Ja, also harter Tobak. Und ich finde es total gut, dass natürlich Terence Hill dann sagt, ja, ich kaufe mal hier und schmeißt es natürlich nicht auf die Schwarzen, sondern auf den Typen, der das Ganze betreibt. Ja. Und hat dann irgendwie noch so ein Holzstück mit reingebaut, was er dann mit reinwirft und den ganz schön niederstreckt. Ist ein kleiner kurzer Moment, der da so einen kleinen Kommentar mit einfügt. Finde ich ganz nett. Ja, ich habe, als ich die Szene gesehen habe, musste ich kurz schlucken und dachte dann so, oh Gott sei Dank, sie haben sie ganz gut aufgelöst. Ja, genau. Weil davor die Szene ist, die ja so Potenzial hat, sich über Kleinwüchsige lustig zu machen, wenn er diesen auf den Stelzen hat und dann die Stelzen abhaut. Da finde ich die deutsche Synchro richtig fies. Der hat eine richtig schlimme Stimme im Deutschen. Und im Amerikanischen, also im Englischen hat er eine sehr normale, männliche Stimme. Ja. So. Und aber im Deutschen eben so eine quäkige. Ja, die Deutschen. Das ist so furchtbar. Also ganz, ganz berühmt ist ja, wie die Deutschen Schwarze synchronisiert haben. Und irgendwann, also Eddie Murphy hat so eine quäkige Stimme. Stimmt, Und dann gab es irgendwie offensichtlich in der deutschen Synchro dieses Klischee, Schwarze müssen so klingen. Und wenn du Actionkomödien, also vor allem Actionkomödien aus den 80ern und 90ern guckst, wenn du so einen schwarzen Protagonisten hast, dann klingt der halt meistens wie Eddie Murphy. Und dann ist das ist halt meistens so ein bisschen höher und ein bisschen. Oh nein. Das ist wirklich fies. Das ist nicht schön. Ja. Überhaupt nicht schön. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Karneval ist ein gutes Stichwort, weil da kommen dann doch ein paar Szenen, wo ich denke, wie kommt das jetzt zustande? Der ganze Film hat immer mal so einen Sprung. Ja. Wo ich denke, jetzt sind die dort, wie sind die da hingekommen, was wird da ausgelassen? Es stört nicht dolle, aber man hat schon manchmal das Gefühl, hä? Was jetzt? Ja. Und auch so Szenen, wo ich denke, was machen die da jetzt? Wie zum Beispiel diese Spiegelszene. Die ist großartig, aber was macht die in dem Film? Ich finde, ich weiß total, was du meinst. Ich finde die Handlung, der Film wirkt total beschnitten. Ja. Es wirkt so, als hätten sie 180 Minuten gedreht und als hätten sie dann am Schluss im Schnitt gesagt, okay, das Ding müssen wir runterstampfen auf, ist nicht mal 2 Stunden lang. Ja, ja. Und dann haben sie aber alles rausgeschnitten, was Story hatte. Ja, irgendwie so. Und du hast schon gesagt, du hast überhaupt nicht verstanden, worum es geht im Deutschen. Ich finde es auch im Englischen schwer, der Story zu folgen. Ja. Insofern, dass man einfach zu wenig versteht davon, wer da gerade die Bösewichter sind, die jemanden umbringen wollen und warum. Ja, und unsere Protagonisten, sind das Bösewichte oder sind das irgendwie eigentlich Leute auf der Seite des Gesetzes? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ja. Jack Beauregard ist kein ehemaliger Sheriff oder so, er ist halt wirklich so ein Revolverheld, ne? Und es wird nicht so ganz klar gemacht, warum er der Held ist, aber er scheint irgendwie ein Mann des Gesetzes zu sein oder zumindest mit moralischem Anspruch. Ja, mit moralischem Anspruch, aber das ist ja immer einfach ein Held, ne? Dann ja. auch die Antagonisten. Du bist dann in diese Saloon-Szene und daran schließt ja dieser Stadtkampf an. Und du hast dann irgendwie Leute, die aufeinander schießen und dann kommen da nochmal Leute und dann wird da nochmal was in die Luft gesprengt, wo Leute da verbrannt stehen. Ja. Also ich meine, die stirbt ja niemand. Die meisten Leute werden in die Luft gesprengt und sind dann halt einfach verkohlt. So Comic. Aber du weißt wirklich überhaupt nicht, wer hat die angeheuert? Ja, von wo kommen die gerade? Warum kommen die von allen Seiten? Und ja, wir wissen, da gibt es diesen Sullivan und diese Wild Bunch im Hintergrund, aber hä? Es ist total undefiniert. Diese Wild Bunch ist sowieso völlig undefiniert. Ja. Außer dieser eine Typ, der Anführer ist, beziehungsweise derjenige, der dann den Barbier spielt und da irgendwie die Leute umbringen will mit diesem Scheme, was schon ein bisschen dämlich ist. Aber es ist wirklich so undefiniert und unklar, was diese Wild Bunch da soll. Ja. Deswegen sind die ja auch nur als große Horde mit diesen krassen Kamerabildern, muss man sagen. Total. Aber auch sehr langen Einstellungen von diesen reitenden Leuten. Das Geile ist ja, sie machen nichts anderes als reiten. Nein, nicht. Es ist fantastisch. Also sie verstauen irgendwann das Dynamit, das ist ganz wichtig. Dass sie sind dumm. Verstehen wir. Sie haben nämlich extra Taschen mit Zielscheiben drauf, wo sie das Dynamit verstauen. Was auch wirklich die einzige Möglichkeit für Jack ist, dann irgendwie diesen Kampf am Schluss zu gewinnen. Und dann reiten sie. Wir sehen sie auch keine Verbrechen begehen. Nein, überhaupt nichts. Ihren Vertreter, der mal Sullivan besucht, aber ansonsten sind die einfach nur am Reiten. Das ist ihr Job. Und es tut einem echt leid. Und man muss dazu sagen, wenn ihr es nicht sehen könnt, wie Pferde stürzen oder potenziell auch wirklich Schaden nehmen bei Dreharbeiten, das ist nicht der Film, den ihr sehen wollt. Das sieht man in Western so oft. Ich habe mich das tatsächlich noch nie gefragt. Mein Tierschützerinstinkt ist offensichtlich nicht stark genug. Es ist wirklich ein bisschen hart zwischendurch. Also gerade beim Ende, bei dem großen Kampf dann, bei dem Shootout, wo... Bei der Hinrichtung. Jack schießt auf die Leute, die einfach nur reiten wollen. Ja. Vielleicht wollen sie einfach nur vorbei. Sie wollen nur reiten. Und dann schießt er irgendwie auf deren Dynamit und dann springen die halt in die Luft und es ist... Die Pferde tun einem wirklich leid. Ja. Ich gucke mir die Szene an und denke mir, wer weiß, wie viele Pferde da wirklich Schaden genommen haben. Aber du siehst so Pferde ständig in Filmen fallen. Ne? Das sind doch die klassischen Kriegsszenen, egal ob es Mittelalterfilme sind oder Western. Dass dieses Pferdefallen ist offensichtlich so ein... Aber schon auch auf eine schlimmere Art und Weise als sonst, muss man schon sagen. Ja, ja. Es gibt so dieses typische Pferdefallen, so zur Seite wegfallen. Ja, genau. Ne? So dieses. Und in diesem Film fallen mehrere Pferde, die eigentlich auf einem Haufen sind, gleichzeitig in verschiedene Richtungen oder auch aufeinander. Und das, ich glaube, das ist so unkontrolliert, das ist nicht gut gegangen. Ich kann es nicht gut einschätzen. Ich habe mir in der Szene tatsächlich am meisten die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht. Ist Jack noch der Gute? Ich stelle mir vor, dass dieser Wild Bunch. Die Wild Bunch haben ein Kind hinten drauf. Ja. Und wollen das zum Krankenhaus rein. Ja. Und sind so schnell wie möglich unterwegs. Oh, fuck, und dann kommt er an den Schienen, nimmt sein Scharfschützengewehr und ballert da einfach nur rum. Es gibt kein Shootout, sondern es gibt einfach nur Jack, der die Leute einen nach den anderen abknallt und in die Luft sprengt. Dabei wollte das Kind nur zum Zahnarzt. Genau. Oh nein. Aber was für eine schöne Szene, wenn Terrence Hill, wenn Nobody mit dem Zug vorfährt und Jack dahin geht zum Zug und wie so ein Auto fährt der Zug wieder ein Stück zurück. Nee, du steigst jetzt nicht ein, du kämpfst jetzt. Es ist so dämlich, aber in dem Moment, wo Terence Hill da mit dem Zug kommt und ihn aufhält und sagt, nee, du schießt jetzt, du machst jetzt den Endkampf mit den 150 Leuten, da denke ich echt, der ist irre geworden. Der kann einfach, das ist so ein Idiot und so ein Arschloch, so ein Psychopath in dem Moment. Aber Jack ist auch irre geworden, ne? Jack guckt ihn an, lächelt, nickt ihm zu, ich habe verstanden, das muss ich jetzt machen. What the fuck? Und ich mach's gerne. Und er fragt ihn dann im Zug, und was passiert jetzt? Und Terence Hill sagt, du musst sterben. Ja. Und ich denke mir, okay, don't go there, Film. Und er geht auch nicht dorthin. Er bringt ihn nicht wirklich um, sondern sie faken den Tod. Aber es ist wirklich denkbar, dass in dem Moment gemeint ist, wir bringen dich jetzt um. Es ist wirklich hart. Ja, total. Und es wird ja auch so trocken gesagt, dass man erstmal nicht weiß, was er vorhat. Ja, genau. Und auch, dass Jack es nicht weiß. Weil und er sitzt seelenruhig da. Ja. Meine Güte. Und dass dieser Nobody ihn töten könnte, das ist ja die ganze Zeit irgendwie voll im Raum. Nobody schießt ja auch auf ihn. Also Jack hat zuerst auf ihn geschossen, aber trotzdem. Ja. Und Jack sagt es ja auch zu Nobody, wenn du einen Helden verehrst, dann wirst du irgendwann zum Bösewicht, weil du dich mit ihm messen willst. Und ich habe das schon zu oft gesehen und am Schluss sind sie alle tot. Und das wird auch dein Schicksal sein. Ist das so Wohlstandslangeweile oder was ist das? Wir wissen nichts davon. Wir wissen nichts über ihn. Dieser Nobody ist ja tatsächlich komplett identitätslos. Ja, aber das ist so das, was ich so für Vibes bekomme aus Filmen, die heute so mit Wohlstandslangeweile zu tun haben, ne? Wo man denkt, okay, ich bin hier gefährliche Liebschaften, der Typ, der einfach nur aus Langeweile irgendwelche Scheiße macht. Ich habe das Gefühl, also ich finde, dieser Nobody wirkt eher abgerissen, wirkt nicht, als ob er aus einem reichen Milieu käme. Er hat ja auch wirklich, also ist die kaputte Hose, die kaputten Socken und das typische Italo-Western-Drecksgesicht aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ihm kann niemand was anhaben. Ja. Also er hat immer A, einen coolen Spruch drauf oder einen albernen, je nach Synchro, und er kommt aus jeder Situation raus. Er ist ja wirklich unverwundbar offenbar während des Films. Das ist so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, weil ich denke, wenn der alles kann, wieso muss mich der Film dann interessieren? Weil ich will ja dann, wenn ich sowieso weiß, dass der aus allem rauskommt, dann Das ist vielleicht eine Stoffwechselstörung, dass er einfach so lakonisch ist, dass er keine Angst und keine Wut empfinden kann. Ja. Aber du bist ja in dem Film eigentlich auch, also wenn du in dem Film mit was mit Fiebers Object das Ding überlebt, mit dem Nobody fieber ich auch nicht wirklich mit. Nee, ne? Aber genau deswegen, weil da einfach durch alles durchkommt und das ist ein bisschen seltsam. Aber das stimmt, mit Jack bin ich schon eher. Und um das nochmal so eine ästhetische Nebensächlichkeit zu sagen, ich finde es toll, wie Terence Hill Bohnen isst. Ich finde es. Was heißt hier ästhetisch? Es ist wirklich. Gegenteil cool. von Ästhet. Nein, ich finde tatsächlich. Wer das reinstopft. Ich finde, es hat was. Und er hat so ein irres Grinsen dabei. Ich weiß nicht, sowohl in der Zugszene als auch in dieser Saloon-Körbchen-Szene. Okay. Ich finde, wenn er diese Pfanne hält und dann mit dem Löffel das so in sich reinstopft, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas ist daran schick. Spricht das bei dir vielleicht den 10-jährigen Plor an, der das irgendwie cool fand, der das gesehen hat und gedacht hat, oh ja, jetzt so aus so einer komischen Schale Bohnen essen und vielleicht. Dabei grinsen ist cool. Tatsächlich war das, als ich das jetzt wieder gesehen habe, es ist lange her, dass ich so diese Western geguckt habe, die habe ich halt wirklich eher als Kind geguckt, als Erwachsener war ich nie großer Western-Fan. Ich habe mich daran erinnert, wie ich das als Kind immer cool fand, wenn Western gegessen wurde. Ah, okay. Wenn sie so ein Brot haben, so ein Stück, so ein Brotleib und den dann nochmal in die Suppe tunken und halt auch sind ja immer Bohnen und Bohnensuppen und so. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch wirklich einfach nur Nostalgie, dass mich das zurückerinnert an diese Zeit der Filmrezeption. Ich find's geil. Terence Hill isst übrigens in jedem seiner Filme Bohnen. Ja. Das ist ein Staple von ihm. Das kann er auch. Ich finde, dieser Mann kann wirklich gut Bohnen essen. Ich würde auch einen Film gucken, wo er 90 Minuten Bohnen isst, ganz ehrlich. Ja, da hättest du Andy Warhol fragen müssen. Der hätte das bestimmt gemacht. Eat mit Terence Hill. Ja. Terence Hill bedankt sich bei Carlo. Ja. Bei Karl im Deutschen. Beim Karl im Englischen, bei Carlo im Italienischen. Eine merkwürdige Puppe, die so eine Jahrmarktsattraktion ist, die Backpfeifen verteilt, wenn man sie einmal anschlägt. Und Carlo ist natürlich der Name von seinem treuen Kollegen Bud Spencer. Also wir haben auch die Bud Spencer-Anspielung in diesem Film. Das ist sehr, sehr schön. Der Film wurde in 9 Wochen gedreht. Größtenteils eben in USA. 80% der Outdoor-Szenen, muss man dazu sagen. Und, Moment, was wollte ich eigentlich sagen? Oh, ich glaube, das führt nirgendwo hin. Das schneide ich einfach wieder raus, weil es nirgendwo hinführt. Wir haben es auch schon gesagt, dass die 80% hast du schon gesagt. Ja, die habe ich schon mal gesagt, deswegen ist es, glaube ich, gerade irgendwo reingeguckt. Oh, das könnte noch sein. Aber dann guck mal kurz, weil ich wusste jetzt auch gerade nicht, was ich sagen sollte. Mhm. Nee, ich glaube, außer das woher kommt das Nobody, ne, Odyssey, könnten wir vielleicht noch ganz kurz. Ja, kannst du gerne reinbringen. Wir waren bei Nobody und bei den Bohnen. Okay, Plor, lass uns doch mal rüber in unsere Top 3. Jetzt dürfen wir nichts mehr schneiden. Oh nein! Oh nein, Plor, fuck! Shit! Unsere Top 3. Top 3, oh, Top 3. Ich hab sie vorgeschlagen. Du hast die Top 3 vorgeschlagen. Und ich habe nichts so wirklich Gutes gefunden. Und bin ich überhaupt nicht zufrieden mit meiner Top 3. Nein, ich finde die Top 3, das Top 3-Thema ist großartig. Top 3 Friseure oder Barbierszenen. Und mir ist sofort eines meiner liebsten Szenen der ganzen Filmgeschichte eingefallen. Das ist Nummer 1. Also das war jetzt der Clickbait-Part. Und ich möchte aber wissen, wo dein... Ah nee, ich muss anfangen, ne? Shit. Mein Platz 3. Ich fange also an mit meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist Sweeney Todd. Der ganze Film. Ich habe keine ganz spezielle Szene. Willkommen in meiner Liste. Wirklich? Sweeney Todd, ich habe es noch ein bisschen konkreter. Es gibt eine Montage, wo man sieht, wie er nach und nach, wie er ganz viele Leute abschlachtet. Ah, ja, okay. Und es werden viele Kehlen aufgeschnitten. Stimmt, ja. Er drückt dann immer auf diesen Hebel, den er an dem Stuhl hat, und dann geht das runter, der nächste fällt runter, der Tote, und dann kommt der Stuhl wieder hoch und der nächste sitzt drin. Ja. Stimmt. Ja, schön. Ja, dann hast du jetzt deine Platz 3 auch und ich muss schon wieder. Das Tolle ist ja, um das kurz einmal zu sagen, bei diesen Barbier-Szenen, ja, wo jemand von jemand anderem rasiert wird im Film, sind meistens Tension-Szenen, auch in Mein Name ist Nobody. Ja. Und meistens ist es so, dass die Person nicht stirbt, sondern dass es diesen Moment gibt, oh mein Gott, das ist so spannend. Aber wir wissen, er wird tatsächlich einfach nur rasiert am Ende. Ja. Aber ich finde es wahnsinnig spannend und wahnsinnig zerfressend, weil ich wirklich zu viel Fantasie habe dafür, dass ich wirklich denke, oh mein Gott, eine falsche Bewegung und du bist tot. Das Tolle bei Burton ist dann wiederum beim Sweeney Todd, dass die ganze Zeit Kehlen aufgeschlitzt werden und es gibt gar keine Tension, sondern wir wissen, okay, die nächste Kehle wird aufgeschlitten. Genau. Mein Platz 2 ist Coming to America, der Prinz aus Zamunda. Oha, da haben wir die Quietschstimme. Ja, da haben wir die Quietschstimme, leider. Aber Eddie Murphy spielt in diesen Friseursalon-Szenen alle Rollen. Da ist der Barbier, da ist ein alter Typ, der in der Ecke sitzt und irgendwelchen Blödsinn redet, da ist der Prinz, der aus Zamunda kommt und ich glaube, da ist noch irgendjemand, der da sitzt und die werden alle von Eddie Murphy gespielt und alle kriegen ein eigenes Make-up, einen eigenen Akzent, eigene Art und Weise zu reden. Er macht das großartig. Es ist natürlich alberne Comedy in dem Moment, aber es ist wirklich großartig. Ich habe es geliebt als Kind. Hast du den zweiten Teil gesehen, der vor ein paar Jahren rauskam? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Wollte ich gerne mal. Ein Prinz aus Zamunda ist so ein Film, den ich auch geliebt habe als Kind, wo ich mir vorstellen kann, dass ich ihn heute gucke. Denke, Vielleicht sollten wir im Original dann lieber gucken, weil die deutsche Fassung, kann ich mir vorstellen, hat so seine Probleme. Ja, glaube ich auch. Ja. Mein Platz 2, Full Metal Jacket. Der Anfang. Full Metal Jacket. Wir sehen, wie den Rekruten die Haare geschnitten werden, die Haare rasiert werden. Fuck, stimmt. Einfach eine coole Szene mit dieser Musik und die sehen alle wirklich unglücklich aus, weil sie ihre langen Haare verlieren. Ja. Weil das wurde tatsächlich, die Haare wurden tatsächlich geschnitten und das war die letzte Szene, die sie gedreht haben. Ah ja, stimmt. Denen waren alle die Haare wieder nachgewachsen. Sandy Kubrick die hatten die kurzen Haare für den Film, weil sie Soldaten spielen. Ja. Und dann haben sie das alles gedreht und so weiter. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen, dann gab es nochmal Nachdreh. Und sie hatten alle wieder lange Haare. Und Sandy Kubrick hat gesagt, so, jetzt müssen wir noch einmal die Szene drehen, wo ihr eure Haare verliert. Und dann wurden sie alle wieder zu Soldaten geschnitten. Das ist so hart. Großartige Szene. Bei meinem allerersten Film, den ich gedreht habe als Schauspieler, ich glaube, die Rolle habe ich vor allem bekommen, weil ich gesagt habe, ja klar, lasse ich mir die Haare abrasieren. Gib mir einen Job, ich mache alles. Ich war 15. Going on 16. Oh, du warst so alt wie Terence Hill, als du angefangen hast mit Drehen. Deine Schauspielkarriere ist genauso wie die von Terence Hill. Und dann haben sie halt irgendwie Leute gesucht, Kinder gesucht, oder ich war 14, 15, irgendwie sowas. Und dann hieß es, naja, die Rolle wird im Laufe des Films zum Skinhead. Und dann musst du die Haare schneiden lassen. Und das war auch hart, die Haare dann schneiden zu lassen. Mhm. So mitten im Dreh dann, so, jetzt kommen nur noch die Szenen, wo du Skinhead bist. Okay. Und du hattest ja eigentlich immer lange Haare. Also ich kenne dich eigentlich nur mit, zumindest so lang, wie du sie jetzt hast, ist schon eher kurz. Zur Premiere des Films waren die Haare so sehr wieder da, dass alle gedacht haben, hä, wer ist denn dieser Typ da? Was macht der denn hier bei der Premierenparty? Ach, du bist das? Also es war schon krass. Vergiss Amerika, ein toller Film, wenn ihr den mal sehen wollt. Den habe ich bis jetzt noch nicht für diesen Podcast vorgeschlagen, weil ich mitspiele. Aber das ist echt komisch, ist, über einen eigenen Film zu reden. Ja, genau. Oder? Aber ich mochte den Film so sehr und ich habe nicht viel Einfluss auf diesen Film gehabt, weil ich einfach eine kleine Nebenrolle habe. Und Vanessa Jupp, die den gedreht hat, die hat es einfach toll gemacht. Ich mag den Film total. Cool. Vielleicht gucken wir den mal. Vielleicht schlage ich ihn einfach vor. Dann kommst du da raus. Dann wirkt es nicht wie so ein Ego-Trip. Ja, oh Gott. Aber es ist ein schöner Film. Guck den nicht an. Okay, mein Platz 1 muss noch. Ja. Und zwar der große Diktator. Die Figur des kleinen Barbieren, der da nach Hause kommt und sein Gedächtnis verloren hat und dadurch auch nicht mitbekommen hat, dass jetzt Hinkel an der Macht ist und dass Juden nicht mehr so gewünscht sind und so, und kommt zu seinem alten Frisiersalon zurück und macht ihn wieder auf. Ganz selbstverständlich. Dann gibt es Probleme mit den Nazis und so. Und dann gibt es eine ganz wundervolle Szene, wie er jemanden, einen Besucher, die Haare macht oder frisiert. Ich glaube, er rasiert ihn. Er rasiert ihn. Und da gibt es im Radio gerade die ungarischen Tänze Nummer 5 von Brahms. Und dann, was dann folgt, ist großartig, weil seine Bewegungen, seine Rasierbewegungen eine Choreografie zur Musik werden. Und es ist so wahnsinnig witzig und so süß und so unglaublich akkurat gemacht, dass man einfach es nochmal zurückspulen muss und es nochmal angucken muss. Es ist so toll. Ihr könnt diese Szene auch auf jeden Fall irgendwo auf YouTube finden, ich bin mir ganz sicher. Barbier, der große Diktator, ungarische Tänze Nummer 5, großartig, einfach anschauen. Cool, ja, stimmt, ich erinnere mich an die Szene, die ist wirklich sehr schön. Ich habe die geguckt damals als Kind und habe dann angefangen, Brahms zu hören. Meine Mama geht in meinem Zimmer vorbei, guckt mich an, weil ich die ganze Zeit Brahms höre, schüttelt mit dem Kopf und sagt, was habe ich nur für einen Sohn, ich verstehe es nicht. weil kein Mensch in meinem Alter hat damals irgendwie Brahms gehört. Kannst du nicht Punk werden? Ja, kannst du nicht bitte Punk hören oder so? Mein Platz 1. Ja. Eine klassische Rasierszene, wo man sich die ganze Zeit denkt, wird er jetzt getötet. Eine ganz tolle Rasierszene. Hast du Game of Thrones gesehen? Ich hab's versucht. Ich hab's nicht so durchgehalten, dass ich auch nur irgendwas erinnere. Der schlimmste Bösewicht dieser Serie ist meiner Meinung nach Ramsay Bolton. Okay. Das ist ein richtiger Bastard. Im wahrsten Sinne des Wortes übrigens ein Bastard. Okay. Auf jeden Fall gibt es einen Protagonisten, der auch so sehr ambivalent ist moralisch, nämlich Theon Greyjoy. Der wird von diesem Ramsay Bolton gefangen genommen und dieser Ramsay Bolton macht ihn fertig. Und zwar mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Foltert ihn auf psychische Weise, auf physische Weise. Okay. Und er schneidet ihm den Schwanz ab. Okay. Und das ist nicht das Schlimmste, was er ihm antut. Und er macht ihn wirklich fertig und erniedrigt ihn und macht ihn zu seinem eigenen Sklaven und Diener sozusagen. Und dann gibt es diese Szene, wo er sich von diesen Theon Greyjoy rasieren lässt, während er auf jeden Fall mit jemandem verhandelt, der Theon kennt. Okay. Und er lässt sich von Theon Greyjoy rasieren und redet dann, während dieser Theon Greyjoy, den er so fertig gemacht hat, ihn rasiert, sagt er, was er alles Schlimmes getan hat und was er ihm angetan hat. Okay. Und diese Szene ist so unfassbar intensiv, weil Theon schafft es nicht, ihn umzubringen, weil er zu viel Angst hat, weil er zugeschlagen ist, weil er einfach innerlich gestorben ist. Und diese Szene macht halt so deutlich, dass er es geschafft hat, ihn komplett zu brechen. Und er hat kein Problem damit, sich von diesem Erzfeind rasieren zu lassen. Wow. Mit einer scharfen Klinge, weil er es geschafft hat, ihn komplett fertig zu machen. Unfassbar krasse, starke, nervenaufreibende Szene. Man wünscht sich so, dass er ihm die Kehle durchschneidet. Ja, ja. Man wünscht es sich so, aber es passiert halt nicht. Und man sitzt da dabei und ist einfach nur fassungslos. Das ist aber auch eine geniale Idee. Also gutes Writing, muss man mal sagen. Total. Wow. Wirklich eine krasse Szene. Und ich kann verstehen, dass du das nicht geschafft hast, das weiter zu gucken, weil Game of Thrones hat was Brutalität betrifft, neben Walking Dead wirklich die Schrauben nochmal extrem hochgedreht. Vor allem was so Mainstream betrifft, ne? Sowohl Walking Dead als auch Game of Thrones, extrem erfolgreiche Serien und Brutalitätsgrad, der richtig krass ist dafür. Ich glaube, dass ich dadurch, dass das eben so hoch war, dieses Level an Brutalität und auch Sex und Zeug, ne, wo ich gedacht habe, ich glaube, mein Kopf hat so viel Abstand davon nehmen wollen müssen, dass ich der Story nicht mehr folgen konnte. Also ich habe nicht mehr teilgenommen am filmischen Erlebnis und an der Story, weil die Gewalt einfach gesagt hat, nee, du machst schön viel Abstand zwischen dir und diesem Film emotional. Sonst kommst du in den Teufels Küche. Also interessiert dich das möglichst nicht, was da passiert. Ja. Es gibt ja dieses Honest Trailers. Ja. Und da gibt es auch einen zu Game of Thrones. Und dann ist dann so dieser Erzähler mit dieser tollen Stimme. Ja. Und der sagt dann, und wenn ihr das sehen wollt, Inzest, Kindermord, Vergewaltigung, Brutalitäten. Und das ist übrigens nur die erste Folge. Und das stimmt tatsächlich. Ja. Du hast diesen ganzen Shit in einer Folge schon so kondensiert. Alles, was es an Sex und Gewalt gibt, das ist einfach krass. Ja. Ich habe übrigens mehrere Staffeln nebenbei laufen lassen. Es ging nämlich darum, dass ich mich vorbereite auf eine Party, in der es um Game of Thrones Charaktere ging. Oh, das ist Engagement. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue mir diese Serie an. Und da habe ich mehrere Staffeln durchgehalten, aber immer mit einer Distanz, die gesagt hat, ich interessiere mich eigentlich nicht dafür. Ich will es eigentlich nicht wissen und ich habe auch alles vergessen. Ich weiß nichts mehr davon, aber ich weiß, dass die erste Folge mir schon gesagt hat, nope. Und wer warst du dann auf dieser Party? Weißt du das wenigstens? Ja, ich war der Statist in der Szene, wo sie mit der Bimmel durchs Dorf geht. Schande! Der Statist hinten in der linken Ecke, der irgendwie einfach mittelalterlich aussieht. Okay, das heißt, du hattest einfach dreckige Mittelalterkleidung an. Genau. Weil ich auch mich mit keinem Charakter irgendwie identifizieren konnte oder irgendwas. Naja. Okay, schöne Top 3 haben wir. Ja, sehr, sehr schön. Das war unsere Top 3. Zurück zu Tonino Valeri und zu Mario und zu Sergio und Ennio und den ganzen Italienern. Und vielleicht auch zu unserem Fazit? Ja, zu unserem Fazit. Das Urteil. Ich glaube, wir brauchen zwei Fazitse. Faziten. Willst du anfangen zu fazitzen? Faziten. Du brauchst zwei Faziten. Das eine ist für die deutsche Version und einmal für die englische Version. Oder ist die quasi Originalversion. Und los. Auch die deutsche Synchro macht ihn nicht kaputt. Er ist auch im Deutschen witzig. Oh, schön. Ich finde ihn, aber nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, das Deutsche war mir teilweise doch zu infantil. Mhm. Und der englischsprachige Film ist richtig stark. Ich sag's nochmal, Ennio Morricone war nie besser. ich würde da nicht so zustimmen, aber ja, okay. Tolle Bilder, tolle Story, gut eingesetzter Humor, ein bisschen auch zu albern. Also ich fand die Backpfeifen sind jetzt nicht so witzig. Das fand ich als Kind echt witzig. Ich kann als Erwachsener irgendwie nicht mehr drüber lachen, tut mir leid. Ja. Aber ansonsten wirklich ein schöner Abgesang auf Western und Italo-Western. Terence Hill toll, Henry Fonda toll, super Regie, wirklich ein cooler Film. Ich hatte wirklich Spaß. Ja. Und ich hatte auch, das kommt noch dazu, es hat mich überhaupt nicht gestört, ihn zweimal direkt hintereinander zu gucken. So gut fand ich ihn. Spannend, oder? Ich nämlich auch. Aber das liegt auch daran, dass natürlich der Unterschied zwischen den beiden so massiv ist, dass du wirklich nach der deutschen habe ich dann in die englische geguckt und habe dann festgestellt, oh, ich verstehe plötzlich das. Und ich habe plötzlich einen Western vor mir. Ja. Das andere ist kein Western mehr gewesen. Ich finde die deutsche Version unglaublich unterhaltsam. Ich mag sie einfach auch aus Nostalgie vielleicht. Und ich würde mir immer wieder gerne Rainer Brandt-Synchronisationen angucken, aber ich will auch, muss ich dazu sagen, immer das Original dann noch gucken, weil das einfach ein anderer Film ist. Es ist wirklich einfach anders. Und dann habe ich fast schon mehrere Fazits noch zu bieten, weil meiner Meinung nach Henry Fonda in einem anderen Film ist als Terence Hill. Ja. Und ich finde den Film, den Henry Fonda da spielt, wahnsinnig spannend und gut. Und ich finde den Film, den Terence Hill spielt, ganz toll. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, die Fazite sind trotzdem die gleichen, aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Filme und ich finde es total großartig, wie das zusammenkommt. Es ist wahnsinnig schwer, zwei Hauptcharaktere, zwei verschiedene Filme spielen zu lassen, aber er kriegt das hin und es ist wirklich toll. Er schafft es, ja. Was vielleicht auch so ein bisschen, was auch diese tolle Atmosphäre erzeugt, dieser Clash eben, das Neue und das Alte treffen aufeinander. Mm. Henry Fonda wird wirklich sehr würdevoll in den Ruhestand verabschiedet. Obwohl ja, Terence Hill die ganze Zeit da rumtanzt und einfach reinmacht. Absolut. Und das ist vielleicht, ja. Der Film ist würdevoll. Das ist das Krasse und Überraschende. Stimmt, obwohl ja. Da so viele Albernheiten sind, hat ja. Dieser Film wirklich viel Würde. Aber die hängt alles an Henry Fonda, ne? Aber ja, der trägt auch, das alles. Aber auch die Musik und auch die Bilder. Und du sagst, nein, also die Musik von Ennio Morricone, der macht sich nicht nur über sich lustig. Die Musik, doch, der ist so. Hör dir mal nochmal das Spiel vom Tod an. Ennio ist so. Aber er hat sich halt auch selbst nochmal verarscht. Was ich ganz großartig finde, dass man das kann als Musiker, ne? Sich selbst nochmal verarschen. Ich glaube, der hat es auch ernst genommen. Ja, also, naja, ich meine, jede Komödie muss man ernst nehmen, sonst zündet sie nicht. Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwann demnächst über Bud Spencer und Terence Hill reden. Wir müssen eine Folge ja, machen mit Bud Spencer und Terence Hill Film. Du suchst aus welchen. Oh, okay. Ich krieg die nämlich alle, ich werf die nämlich alle durcheinander. Ja, aber ich natürlich auch. Ich habe keine Ahnung, welcher. Ich kann sie halt nur daran unterscheiden, dass sie mal ein Cowboy-Kostüm, mal ein Piratenkostüm tragen, aber sie machen genau dasselbe dabei. Ne? Also es ist egal, ob sie Piraten, Cops oder Cowboys sind, ja, sie prügeln sich halt. Hanji, vielen Dank für diesen tollen Vorschlag. Ja, ist großartig. Vor allem auch wegen dieser zweigeteilten Welt, die sich dazu auftut, Deutsch und Englisch. Und irgendwie hätte mich dann doch interessiert, wo du herkommst, aber also mit diesem Film, was deine Geschichte mit diesem Film ist. Aber das ist über Spotify leider nicht machbar. Also kannst aber gerne eine Mail schreiben oder sowas, wenn du möchtest. Auf unserer Webseite gibt es auf jeden Fall auch Kommentarspalten und so, die nie irgendjemand nutzt, weil keiner über unsere Webseite hört, aber was soll's. Wir haben uns auf jeden Fall sehr über deinen Kommentar und über deinen Vorschlag gefreut und wir hatten beide offensichtlich Spaß dabei, diesen Vorschlag umzusetzen. Und ich habe tatsächlich wieder Bock auf Italo-Western gekriegt, das heißt, ich werde mir jetzt demnächst mal Django anschauen, den so eine Lücke ist in meinem Filmwissen, der Original Django von 1964, 63. Ja, okay. Und ich werde nochmal die Dollar-Trilogie einmal komplett durchgucken. Ich habe Lust auf Italo-Western gekriegt. Gut, Ziel erreicht. Sehr schön. Danke, Plor, dass wir das gemacht haben. Ja, danke, Johannes. Und nächste Woche bin ich dran mit einem Filmvorschlag. Oh ja, stimmt. Ich bin gespannt. Mach nicht zu viel Kunstkacke bitte diesmal. Nee, Kunstkacke haben wir jetzt hinter uns. Okay, gut. Wenn ihr hört, schaut euch die letzten drei Episoden nochmal an. Ich quäle Johannes einmal mit Takashi Miike, mit Gozu, ja. Und einmal mit Das siebte Siegel. Ja, ja. Und bei dem ich gedacht hätte, dass er ihn mehr leiden lässt, der lässt ihn weniger leiden und umgekehrt. Egal. Nächste Woche gibt es keine Kunstkacke. Wenn ihr wissen wollt, was für keine Kunstkacke es gibt, bleibt kurz dran. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Hasta la vista. Baby. Okay, ich ahne, was es wird. Weißt du schon, hast du ihn gesehen? Also es ist ein Arnold Schwarzenegger-Film. Ich würde dir gerne Terminator 1 und 2 aufgeben. Und 2? Ja, weil... Aber warum 1 und 2 und nicht 1 und 5 oder 5 und 6 oder 12 und 17? Weil die beiden schon ikonisch sind und natürlich auch die besten der Reihe, die ja mittlerweile 5, 6, 7 Filme hat. Ich weiß es gar nicht so genau. Den letzten habe ich nicht gesehen. Den allerletzten habe ich nicht gesehen. Okay. Und so eine typische Reihe, wo die Fans sich sehr darüber beklagen, dass das immer schlechter wird. Ja. Ich finde ja tatsächlich den vorletzten, den viele schon so abgehatet haben, der war gar nicht so verkehrt von der Idee und die Umsetzung war ein bisschen doof, aber ist egal. Okay. Darüber müssen wir nicht reden. Ich will über die beiden Klassiker reden. Okay. Den ersten, weil er wirklich ein grimmiger, düsterer Actionfilm ist, low budget aus den 80ern. Okay. Und den zweiten, weil er meiner Meinung nach einer der besten Actionfilme aller Zeiten ist. Wow. Und Actionfilme haben wir wirklich wenig in unserem Podcast, weil wir beide nicht so die großen Actionfilm-Fans sind. Ja, das stimmt. Und ich müsste dich echt weit gucken. Wir haben über John Wick geredet, dem konntest du nicht viel abgewinnen. Nee, leider nicht. Ich bin sehr gespannt, wie du die beiden Filme findest. Ich kann mir vorstellen, ich bin gespannt, wie ich sie finde, weil ich habe die auch schon länger nicht mehr gesehen. Auch wie sie gealtert sind, weil der zweite hat ja damals echt geklotzt mit CGI. Das ist ja so eines der early CGI-Examples. Oh, stimmt, wie er aus dem Feuer rauskommt, glaube ich, oder? Also ich meine, ich habe die nie richtig, also ich habe sie einmal als Kind, habe ich den ersten, glaube ich, gesehen, aber auch nur so, dass ich vage Erinnerungen daran habe. Und ich glaube, den zweiten habe ich mir gar nicht richtig gegeben. Ich weiß nicht genau. Der erste, wenn man den im Fernsehen gesehen hat, ist der so extrem beschnitten. Wenn man den in der ungeschnittenen Fassung sieht, ist es schon ein ziemlich düsterer und brutaler Film auch. Okay. Und ich bin aber wirklich gespannt drauf, auch weil ich glaube, es kann sein, dass es sich um einen Film handelt, den ich bisher noch nie im Original gesehen habe, sondern nur in der deutschen Synchro. Das heißt, mit dem Austria-Akzent von Schwarzenegger im Original wird das bestimmt nochmal ein großes Vergnügen, aber ich habe Bock auf Action und lass uns mal die beiden nehmen und mal schauen, wie du sie findest. Ich bin sehr gespannt. Du weißt, ich bin kein großer Action-Film-Fan, du ja auch nicht wirklich, aber du kannst dem anscheinend ein bisschen mehr abgewinnen als ich. Und mal gucken, ob ich da was finde, was ich damals schon abgewählt habe. Mal sehen. Okay. Also Leute, schaut euch die beiden Filme nochmal an, wenn ihr nächste Woche zuhört, weil wir werden wie immer extrem viel spoilern und ich glaube, es macht am meisten Spaß, wenn man die Filme kennt. Ansonsten euch eine schöne Woche und vielen Dank. Sehr schön, bis dann. Ciao.